Du kannst noch so tief in dich selbst hineingehen, du hast immer Echos der Gesellschaft in dir. Wahre Worte, ja. Oh, das werde ich einmal auskoppeln als Single. Das muss ich mir doch als Bild. Er hat mir zugestimmt. Ja, das mache ich mir als Klingelton. Das ist es. Wahre Worte von einem wahren Menschen. Oh, danke. Oh, wieder zum klassischen Hollywood. Was war das? Reden war wir das heute unser neues Intro? Für unseren absoluten Klassiker, den wir heute besprechen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum Muss-Man-Sehen-Podcast. Wo wir uns gegenseitig Filme zuwerfen, frei nach dem Motto, Alter, den musst du gesehen haben. Ja. Diese Woche nicht. Diese Woche habe ich nämlich gesagt, Johannes, ich muss unbedingt Filmlücken schließen und ich weiß, dass du mir diesen Film oder Werke von diesem Regisseur niemals geben wirst. Mhm. Deswegen schmeiße ich die jetzt einfach mal rein und wir haben deswegen einen echten Klassiker des surrealen Kinos geguckt, und zwar Das Blut eines Dichters von Jean Cocteau. Den ich vorher nicht als Filmemacher abgespeichert habe, sondern eher als Dichter. Den ich nur als Filmemacher abgespeichert habe. Was? Unter anderem, weil die ganzen Regisseure der Nouvelle Vague, die ich ja unglaublich liebe, ja, immer mal wieder sich auf ihn beziehen und er so genannt wird als einer der großen Einflüsse. Und natürlich auch, dass wenn du mit egal von welchem surrealen Regisseur unserer Zeit ein Interview hörst, ja, es wird immer der Name fallen. Also egal, und nicht nur unserer Zeit, sondern auch der 70er, 60er, 80er, die beziehen sich alle auf Jean Cocteau. Während Cocteau gesagt hat, wie jetzt Surrealismus. Damit will ich nichts zu tun haben. Nicht mein Ding. Genau, wir haben den zusammengeguckt. Wir haben schon lange keinen Film mehr zusammengeschaut. Ja. 50 Minuten geht das schön. Ding. Wir haben geschaut und dann musste ich eine Woche warten, um meine Eindrücke loszuwerden. Und Johannes musste eine Woche warten, um seine Eindrücke loszuwerden, weil wir haben uns fest vorgenommen, wir reden nicht über den Film danach. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gesehen. Es war nicht so lange. Wenn nicht, macht eine kurze Pause, setzt euch hin. Es ist nicht schwer. Es sind 50 Minuten. Es ist alles in Ordnung. Und falls ihr ihn trotzdem immer noch nicht sehen wollt, dann hört euch erstmal an, was ich zu sagen habe dazu. Ein Schornstein stürzt ein. Ein Dichter zeichnet ein Gesicht auf Leinwand. Plötzlich beginnt der gezeichnete Mund zu reden. Irritiert wischt der Dichter diesen ab, nur um ihn kurz darauf auf seiner Hand wiederzufinden. Da die Reinigung der Hand nicht hilft, wird der Mund schnell auf eine Statue gepackt, die natürlich kurz darauf zu leben beginnt. Sie schickt den Dichter durch einen Spiegel in eine Paralleldimension, wo er in einem Hotelflur durch die Schlüssellöcher verschiedene Szenen betrachtet. Ein Revolutionär, der wieder und wieder erschossen wird, ein gezüchtigtes Kind, das an der Decke schwebt, ein Hermaphrodit umgeben von Pentagrammen. Schließlich hat der Dichter genug und erschießt sich und landet zurück in seiner Welt. Er zerstört die Statue und wird deshalb selbst zu einer. Kinder machen eine Schneeballschlacht, die langsam in tödliche Gewalt eskaliert. Ein Tisch wird aufgebaut. Ein Mann und eine Frau spielen Karten, beobachtet von einem amüsierten Theaterpublikum. Auch dieses Kartenspiel endet tödlich. Ein Engel kommt vorbei. Die Frau wird zur Statue. Sie führt einen Ochsen irgendwo hin. Sie landet in einem Gitarrenkasten. Ein Schornstein stürzt ein. Nein, das ist mir nicht heute im Büro passiert, sondern das ist so ziemlich genau die Chronologie der Handlung von Jean Cocteaus erstem Spielfilm Le Sang de Boet, das Blut eines Dichters aus dem Jahr 1930. In 4 Sequenzen erzählt, 50 Minuten lang, konsequent der Logik des Traums gehorchend. Ein Film des Surrealismus, nur ein Jahr nach dem berühmten Un Chien Andalou von Salvador Dalí und Louis Buñuel. Natürlich wollte Cocteau nie diesem Genre zugeordnet werden, weil Schubladen sind etwas für Konformisten, Bitch. Aber der Film atmet den Geist dieser Epoche und auch dieser spezifischen Kunstrichtung. Symbolisch aufgeladen, freudianisch, traumhaft, ohne kohärente Logik, soweit so prätentiös, soweit so kunsthistorisch bedeutend. Aber wir wollen natürlich unabhängig davon Filme empfehlen und müssen uns jetzt die Frage stellen, ist das ein sehenswerter Film? Johannes! Was? Rede! Jawohl, Herr Meister, Hauptmeister. Ich habe Folgendes zu sagen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert und es ist mir vollkommen Schnuppe, aber ich gucke mir trotzdem wahnsinnig gerne an. Das ist doch schon mal ein schönes Urteil. Ich war voll unsicher, während wir den geguckt haben. Ich habe immer so ein bisschen zu dir rübergeschielt, weil ich dachte, wie genervt ist Johannes? Und dann hatte Johannes auch noch sein Tablet auf dem Schoß und hat wild Notizen hingekritzelt. Und ich dachte, oh Gott, was schreibt der jetzt alles? Oh mein Verriss, Gott. Verriss, Verriss. So ein Scheiß, was soll das alles? Was ist das für ein Mist? Und Ich fand es total faszinierend. Hm. Auch so im Nachhinein habe ich nochmal über den Film nachgedacht. Ich habe so weit drüber nachgedacht, dass ich mir dann sogar noch tatsächlich den Orpheus angeguckt habe. Oh, schön. So, weil ich gedacht habe, okay, wenn schon, dann will ich auch nochmal sehen, was er im Langfilmformat gemacht hat. Ja, ja, ja. Und das Testament des Orpheus habe ich noch nicht geguckt, werde ich mir aber bestimmt auch noch gucken. Um das gleich vorwegzuschicken, ich fand Orpheus okay. Ich meine, es ist ein Klassiker. Ja. Aber ich finde, wenn man an surrealistische Kunst rangeht, und wir werden über Surrealismus reden, weil es ist ein fucking Surrealismus-Film und er ist ein fucking Surrealist und er kann mir noch was erzählen von, nein, ich mach das ganz anders und ich folge dieser irrationalen Logik. Es ist kompletter Bullshit, es ist ein surrealer Film. Es ist surreale Kunst, ganz eindeutig. Ja. Sowas von. Und es ist krass, dass das ein Jahr nach Chien Andalou rauskam. Mm. Und ihn hat es wahrscheinlich auch gewurmt, dass das Buñuel und Dalí eigentlich genau das gemacht haben, was er machen wollte. Und natürlich musste er sich dann auch abgrenzen. Ich finde, es gibt eine bestimmte Art, wie surrealistischer Film funktioniert. Und das ist entweder, du machst konsequent diese Sequenzenlogik. Das ist das, was Buñuel auch in seinen späteren Filmen gemacht hat, auch im Langfilmformat, dass du Szene an Szene aneinander reißt und du wirklich das Gefühl hast, du bist so traumwandlerisch. Das ist das, was die surrealen Kurzfilme gemacht haben, Chien Andalou und auch dieser. Ja. Oder du packst drumherum ein Handlungskorsett, was eine gewisse Intensität und Spannung erzeugt. Das, was David Lynch macht, um so den berühmtesten zu nennen. Aber auch, was Jodorowsky gemacht hat, der meiner Meinung nach am besten die beiden Welten kombiniert hat. Mhm. Aber du musst eines von beiden finden. Und bei Orpheus hat sich Cocteau, glaube ich, so ein bisschen nicht entscheiden können, was er machen will. Und dadurch funktionieren beide Momente nicht. Also es funktioniert weder als spannender Film, der irgendwie getragen wird durch irgendeinen emotionalen oder intellektuellen Kit. Hm. Und es ist auch nicht so eine surreale Traumsequenz, durch die du gerne wandelst. Ich finde aber, dass der zweite Teil dieses Films, den wir jetzt vor uns haben, aber auch eine andere Logik hat als der erste Teil. Logik? Nein, Logik im Sinne von, was erzähle ich denn und wie erzähle ich? Will ich eine Dramaturgie oder will ich keine? Ich bin im zweiten Teil nämlich schon so ein bisschen verstört, wo ich denke, hä? Warum wird er plötzlich logisch? Warum wird das jetzt plötzlich erzählerisch? Warum erzählt er mir jetzt plötzlich über einen längeren Zeitraum Ursache-Wirkung? Ja. Und Ursache-Wirkung gibt es vorher nur in kurzen Sequenzen von Aktionen, die vielleicht eine Ursache und eine Wirkung haben, aber dann verlässt er schon wieder den Pfad dieser Dramaturgie der Ursache-Wirkung. Aber was meinst du mit Ursache-Wirkung? Die Schneeballschlacht zum Beispiel, wo die Kinder sich gegenseitig umbringen dann irgendwann? Ja, genau. Also ich meine, da ist ein Gedanke dabei, da ist eine Absicht dabei, da ist ein Ziel dabei, da ist etwas dabei, was auch die Wirkung dann hat. Also das Kind zielt, schmeißt, jemand stirbt. Physik, das weißt du, das Universum funktioniert noch. Ja, genau. Und das denke ich vorher eben nicht. Ja. Und das finde ich so ein bisschen verheiratet, zwei Teile oder versucht zwei Teile zu verheiraten. Und für mich funktioniert das gar nicht so sehr. Ich mag den Film trotzdem, das bringt den Film nicht zu Fall. Aber ich finde den ersten Teil, ehrlich gesagt, viel interessanter als den zweiten. Ich finde den ersten Teil auch interessanter als den zweiten. Obwohl beim ersten Teil man immer auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man entweder einer großen dichterischen Masturbation oder dichterischen Lamoyanz beiwohnt. Ja, ja, ja, der Dichter, der die ganze Zeit jammert, dass er nicht zu einem Ziel kommt, dass er nicht künstlerisch tätig sein kann, wie er es möchte, der sich opfert und es ist so, also man kann diesem Film ohne jeden Zweifel vorwerfen, dass er fucking prätentiös ist und man kann es wahrscheinlich auch der ganzen Gattung vorwerfen. Ja, natürlich. Ich muss sagen, Jodorowsky mochte ich ja nicht. Ja, ne, das, was ich nicht verstanden habe. Du hast ihn mir mal vorgeworfen. Ja, ich hab Johannes den Heiligen Berg gegeben, der mein liebster Jodorowsky-Film ist. Holy Mountain ist der absolute Scheiß. Ich finde den so großartig. Das ist so ein schöner Film. Das ist für mich das Beste aus Surrealismus mit Hippie-Kunst, mit fantastischer Action kombiniert. Das ist einfach geil. Und ich finde, dass Cocteau, dass man mit diesem Film alle anderen aufwischen kann, die ich gesehen habe in der Richtung. Auch den andalusischen Hund? Ja. Wow. Ja. Oh, das ist mal ein Urteil, krass, ja? Weil ich tatsächlich finde, dass seine Art und Weise von eins zum nächsten zu kommen, im ersten Teil zumindest, sagt mir viel mehr als alle anderen, die ich gesehen habe. Nun habe ich natürlich nicht so viel gesehen von dem Genre, weil mir Jodorowsky gereicht hat und ich den andalusischen Hund leider doch ein bisschen arg ekelhaft mit dem Auge fand. Aber ansonsten, also auch ein paar andere Sachen noch gesehen, aber ich fand tatsächlich hier, ich habe ihm wahnsinnig gern zugeschaut am Anfang. Jodorowsky war ja eigentlich schon so Post-Surrealismus. Und es gibt ja die knallharten Puristen, die sagen, nein, Surrealismus, das findet statt von 1920 bis 1930 und dann ist das Ding vorbei. Ah, okay. Und der surrealistische Film besteht aus zwei Filmen, nämlich Un Géant Andalou und Das Goldene Zeitalter, der auch von Buñuel ist. Aha. Und sonst passt da nichts rein. Und es gibt nur die surrealen Künstler, das sind die, die in dieser Gruppe waren. Mm. Und die sind Manifest geschrieben haben und so weiter. Wollen wir mal ganz kurz reinspringen in die Geschichte des Surrealismus? Ja, das mach mal bitte. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Wir halten es kurz und knapp. Moment, ich möchtest du Tee, Plor? Das möchte ich einmal sehr kurz. Gerne. Okay. Klugscheißen mit Plor. Surrealismus oder Surrealism ist wie eine von abertausenden modernen Kunstbewegungen, die um die Jahrhundertwende entstanden sind, beziehungsweise die vor allem von der Generation um die Jahrhundertwende geprägt wurden. Die Leute, die in den Ersten Weltkrieg gezogen sind, die Leute, die konfrontiert waren mit der Moderne, die immer schneller wurde in der Zeit und die die verschiedensten Auswege daraus gesucht haben. Also Expressionismus, Dadaismus, Postimpressionismus, man kann alles Mögliche dagegen werfen. Es gab unzählige Richtungen. Und der Surrealismus hat, wie jeder einzelne von diesen, auch irgendwie so eine Sonderstellung da drin. Ja. Ich hoffe, das ist, glaube ich, für mich vor allem das Wichtige. Ich hoffe, ich schaffe es in ein paar Worten gleich zu sagen, was den Surrealismus zum Beispiel vom Expressionismus unterscheidet oder vom Dadaismus. Ja. Und ich werde voll daneben hauen, weil es gibt natürlich Überschneidungen, die Grenzen sind fließend, etc. pp. Zwei Namen sind wichtig für den Surrealismus. Der erste ist Guillaume Apollinaire. Ein Künstler, der den Begriff zum ersten Mal benutzt hat, wirklich früh in den 10er Jahren, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Der Erste Weltkrieg war ja sowas ganz Entscheidendes für viele Kunstgattungen aus der Zeit. Mhm. So ein epochales Ereignis, das die Welt einfach verändert hat. Und natürlich auch die Wahrnehmung der Realität durch diese ganzen modernen Künstler. Ja. Guillaume Apollinaire ist vor allem deswegen spannend, weil er in einen kleinen Skandal verwickelt war, nämlich in den Diebstahl der Mona Lisa. Zusammen mit seinem Freund Picasso. Die waren beide eine Zeit lang verdächtig für den Diebstahl der Mona Lisa verantwortlich gewesen zu sein. Die war 1911, war die aus dem Museum geklaut worden und dann gab es eine ganze Reihe an Verdächtigen, vor allem aus dem Bereich der modernen Kunst, weil es gab offensichtlich davor Kunstaktionen von Leuten, die zeigen wollten, wie schlampig die Museen mit Kunst umgehen und die dementsprechend Kunst entwendet haben und dann in großen Aktionen selbst ausgestellt haben und so weiter. Es gab diesen einen Typen, der hieß Gary Pierre, der hat das Zeug gemacht, der hat eine Zeit lang bei Apollinaire und bei Picasso gewohnt und dementsprechend sind die da irgendwie mit reingekommen. Da hat sich alles nachher in Luft aufgelöst, aber das ist tatsächlich so. Das Besondere, der Apollinaire war ein Schriftsteller, hat Theaterstücke geschrieben, der hat den Begriff Surrealismus benutzt. Mhm. Der zweite große Begriff, und das war mehr oder weniger ein Schüler von Apollinaire, das war Breton. Und das ist wahrscheinlich der Name, den man heutzutage am ehesten mit dem Surrealismus verbindet. André Breton war wie viele surrealistische Künstler auch so ein Universalkünstler, Universalgenie. Mhm. Und der hat den Begriff in den frühen 20er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg, geprägt. Und der hat auch das berühmte Manifest des Surrealismus geschrieben im Jahre 1924. Und 1930 gab es eine Fortsetzung, weil es so erfolgreich war. Wann werden wir schlafende Logiker, schlafende Philosophen haben? Ich möchte schlafen, um mich dem Schlafenden hingeben zu können. Wie ich mich denen hingebe, welche mich mit offenen Augen lesen, um bei diesem Thema nicht mehr den bewussten Rhythmus meines Denkens überwiegen zu lassen. Mein Traum der letzten Nacht setzt vielleicht den der vorhergehenden Nacht fort. Und vielleicht erfährt er in der kommenden Nacht seine Fortsetzung in löblicher Folgerichtigkeit. Das ist wohl möglich, heißt es. Und da es keineswegs erwiesen ist, dass auf diese Weise die Wirklichkeit, die mich beschäftigt, im Traume weiter besteht, dass sie nicht ins Uninnerliche versinkt, warum sollte ich dem Traum nicht zugestehen, was ich zuweilen der Wirklichkeit verweigere? Jenen Wert der eigenen Gewissheit, nämlich der während der Traumspanne ganz und gar nicht von mir geleugnet wird. Traum, ganz wichtiger Begriff. Die Surrealisten waren ganz stark inspiriert von Freud und von C.G. Jung und von der Traumdeutung, von der Traumanalyse. Und das ist, glaube ich, auch schon so ein ganz wesentlicher Unterschied zu anderen modernen Bewegungen. Während die Expressionisten gesagt haben, wir wollen die Realität auffangen und wir wollen das Krasse, was auf uns reinprasselt, diese Erfahrung der Großstadt, der Moderne, die wollen wir irgendwie in Kunst umsetzen. Es gibt kein Innen und Außen mehr. Es ist irgendwie, alles ist Eindruck, alles verwischt. Wenn wir Häuser malen, dann sind es so monströse Fassaden und so weiter. Und während die Dadaisten gesagt haben, wir wollen Geschwindigkeit, wir wollen Speed, wir wollen Gedichte, die wie eine Rennbahn sind, war der Surrealismus immer mehr introspektiv. Es ging auch immer darum, in den eigenen Gedankenstrom hinabzutauchen, in die eigene Traumwelt und vor allem ins eigene Unterbewusste. Und selbst wenn die Surrealisten, unter anderem auch Breton, immer gesagt haben, der Surrealismus, der ist eigentlich so eine absolute Realität. Also das ist der Begriff, den Breton benutzt hat. Er hat gesagt, wir wollen irgendwie eine bessere Realität und das schaffen wir, indem wir diese Gegensätzlichkeit von Traum und Wirklichkeit aufheben. Und dann kommen wir zu dieser Surrealität, zu dieser absoluten Realität. Obwohl sie das gesagt haben, so eine Verschmelzung eigentlich propagiert haben, habe ich das Gefühl, im Surrealismus ging es immer vor allem darum, abzutauchen und den Weg ganz tief ins Innere zu nehmen. Was erlebe ich im Traum? Was erlebe ich in der Fantasie? Und dementsprechend ist der Surrealismus auch wahrscheinlich von diesen modernen Kunstbewegungen die eskapistischste. Ja. Einfach, weil sie weniger versucht, die Realität aufzufangen und vielmehr, ja, teilweise wirklich flieht aus der Realität. Wenn wir zum Beispiel an die Gemälde von Salvador Dalí denken, diese Strände, wo dann Uhren zerfließen, wo Figuren so verlassen rumstehen, dann sind das ja so traumwandlerische Bilder, die wenig politische Agenda und wenig Expressivität zu haben scheinen. Ja, Cocteau wollte das ja auch immer nicht. Er hat ja auch immer gesagt, er hat keine politische Agenda oder so. Das war ihm ja auch sehr wichtig. Und das hat sich später auch nochmal geändert. Also es gab diese eine große Bewegung des Surrealismus, diese erste Bewegung und viele Puristen sagen, das sind die einzigen Surrealisten, wo dann so Leute drin waren wie André Breton, der quasi der Gründer war. Salvador Dalí wird dazu geordnet, René Magritte, der hat ja auch ähnliche Bilder gezeichnet, die ähnlich realitätsfliehend sind. Und danach hat sich aber, als die sich aufgelöst hat, und das war so in den 30ern, das ist so, der Zweite Weltkrieg oder die Nazis und so haben auch da ihre Spuren hinterlassen, haben sich immer wieder neue Gruppierungen formatiert und die waren auch teilweise politischer, also zum Beispiel in 50ern die Situationistische Internationale, die gesagt haben, ja, wir benutzen diese Ideen des Surrealismus, aber wir wollen auch Realität ändern, wir wollen Realität formen. Das, was man davor bei ganz vielen avantgardistischen Bewegungen hatte, die haben sich ja, also die meisten Avantgardisten haben sich ja politisch gesehen. Egal ob es die Expressionisten oder die Dadaisten, die hatten alle so einen politischen Anspruch. Und das hatte der Surrealismus in seiner Reihenform nicht so stark, aber später durchaus. Und es waren natürlich alles Avantgardisten. Das heißt, es waren Menschen der Moderne. Das heißt, es waren Menschen, die mit der Gesellschaft kollidiert sind, die vor allem mit dem Christentum kollidiert sind, die mit dem Konservatismus kollidiert sind und die sich auch in dieser Rolle sehr gut gefallen haben. Nur so als Hinweis, du weißt schon, dass ich den Klugscheißer mit Plor-Jingle einspielen werde. Natürlich machst du das. Und dann ganz kurz noch was zum Kino des Surrealismus zu sagen, weil das ist auch eine sehr junge Erscheinung. Wenn Cocteau diesen Film dreht, dann ist Un Chien Andalou ein Jahr alt von Buñuel und Dalí. Und da gibt es auch einen wesentlichen Unterschied, nämlich Buñuel war jemand, der provozieren wollte. Ne? Der hat, und ich finde auch, der andalusische Hund ist deutlich krasser von der Bildsprache, deutlich gewalttätiger und auch aufrührerischer. Nette Episode, Buñuel stand bei der Premiere von diesem Film hinter der Bühne, bewaffnet mit Steinen. Er hatte seine Taschen voll mit Steinen und er stand hinter der Bühne und er hat gezittert, sagt er. Aber ich glaube, er hat sich auch ein bisschen drauf gefreut. Der wollte Krawall. Ja, na klar. Der hat drauf gewartet, dass alle ausrasten, dass es ein riesiges Fiasko gibt. Und dann war der Film vorbei und dann gab es Applaus. Und er stand da und er sagt so, ja, und ich habe die Steine in meiner Tasche gespürt und sie haben sich so schwer angefühlt. Und ich dachte, jetzt muss es doch gleich losgehen. Gleich beginnt das Chaos und die Wut und nichts. Und er stand da mit den Steinen in der Tasche und es muss der enttäuschendste Moment seines Lebens gewesen sein. Oh. Ein Jahr später hat er seine Gerechtigkeit bekommen, nämlich mit L'Âge d'Or, das goldene Zeitalter, als rechte Gruppierung, die Premiere des Films gestört haben, es zu Tumulten kam und der Film deswegen verboten wurde, weil gesagt wurde, nein, die innere Sicherheit können wir nicht gewährleisten, solange dieser Film gespielt wird. Mann. Und das hatte dann ja auch einen Einfluss auf die Entstehung von diesem Film, von dem wir jetzt reden, der nämlich einen ähnlichen finanziellen Background hatte. Der wurde nämlich auch von einem von einem Patron finanziert. Mhm. Und dieser Patron hatte unter anderem auch Lage d'Or finanziert. Das ist das Ding. Die waren ja gleichzeitig in der Mache und dann in der Rezeption wurden die beiden zusammengeworfen. Und beinahe hätte es ihn eben auch erwischt als mit Verbot. Oder er musste wenigstens auch eine kleine Sache ändern, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Charles de Noailles. Ich habe ihn komplett falsch ausgesprochen, Entschuldigung Frankreich. Der hat diesen Film gedreht, der hatte so, das war ein Förderer der Künste, das war ein reicher Mensch. Und der hatte mit seiner Frau ein Haus gekauft, nämlich das Hotel Particulier à Place des États-Unis. Ja. Das hat er restauriert und da haben sich die Künstler rumgetrieben und die Künstlerinnen. Und die haben offensichtlich wilde Partys gefeiert und er hat dann Filme von Man Ray und von Louis Buñuel und eben von Cocteau finanziert. Ja. Und der durfte ja auch in dem Film mitspielen. Das war mit ein Grund, warum da nachher geschnitten werden musste, weil er war ziemlich schockiert darüber, was Cocteau mit ihm und seinen Freunden gemacht hat. Er hat gesagt, ey, wir haben doch hier diese illustre Gesellschaft. Ihr seid jetzt unser Theaterpublikum. Setzt euch mal auf den Balkon. Applaudiert. Sie wussten nicht, was sie da applaudieren. Und im Schnitt haben sie dann gesehen, dass sie applaudiert haben, während der Typ da unten stirbt. Das wollen wir nicht. Da musste das nochmal drehen. Und da kommen aber dann andere Leute dazu, die auch sehr spannend sind. Und um ganz kurz das noch abzuschließen, den Klugscheißer Historiker-Moment, ganz kurz was zu Cocteau, war auch ein Mensch dieser Generation, 1889 geboren. Es war jemand, der Kriegserfahrung sammeln wollte, der sich gemeldet hat zum Dienst, der allerdings als frontuntauglich befunden wurde. Ja. Der dann eigentlich schon seit den 1910er Jahren als Universalkünstler tätig war, vor allem als Dichter und als Maler. Er hat mit 19 sein erstes Gedichtband veröffentlicht. Ja, ne? Total krass. Und der sich eigentlich immer als Poet verstanden hat, immer als Dichter verstanden hat, obwohl er später vor allem wegen seiner Filme rezipiert wurde, eine Zeit lang vor allem wegen seiner Bilder, hat er gesagt, alles Poesie. Alles, was ich hier mache, ist Poesie. Ja. Und Das Blut eines Dichters ist sein erster Film und er hat in der Folgezeit hat er sehr lange nichts gedreht. 16 Jahre lang. Ja. Und dann hatte er mit La Belle et la Bête, den wollte ich auch noch schauen, hatte er einen großen Filmerfolg, der offensichtlich auch mehr in die realistische Richtung geht oder fantastische Genre-Kino-Richtung. Und hat dann aber gesagt, naja, Das Blut eines Dichters ist ja eigentlich der Auftakt zu einer Trilogie und hat 1949 den Orpheus-Mythos verfilmt, in unsere Zeit verlegt, das ist der Film, den ich gesehen habe. Ja. Und hat dazu dann nochmal eine Fortsetzung gedreht, 1960, Das Testament des Orpheus und hat gesagt, so, die drei gehören jetzt zusammen. Mhm. Und nachdem ich Orpheus gesehen habe, kann ich sagen, wie? Hören die zusammen und du weißt nicht, wieso? Nein. Es lässt sich nicht so richtig sagen. Nein, es macht genauso wenig Sinn, wie das, was Cocteau teilweise über seinen Film sagt, um zu sagen, dass sich sein Film unterscheidet von einem andalusischen Hund oder von der Kunst des Surrealismus, hat er einen großen Bogen gespannt. Er hat viele Texte verfasst dazu, warum das kein surrealer Film ist und warum das nicht so ist, wie nicht mit Traum und ich finde, es liest sich wie kompletter Quatsch und ein Zurückrudern und so. Ich muss irgendwie erklären, warum ich was Besonderes bin. Seht mich an, ich bin was Besonderes. Oh Mann, dabei ist er was Besonderes. Ich finde nämlich, dass er tatsächlich, wenn du das Ganze erzählst von den ganzen Surrealisten und was die wollen und was sie nicht wollen und so weiter, für mich ist der Surrealismus, vielleicht biege ich mir das auch zurecht, wie ich das gerne haben möchte, aber Surrealismus ist vor allem für mich dieses Assoziative. Ja, ganz wichtig. Fürs das Traumhafte. Dieses, ne? Genau, das Traumhafte, dieses Assoziative. Man kommt von einem ins andere und das hat vielleicht eine lose miteinander zu tun, aber das hat dich in die Richtung geworfen. Und dein Traum sagt jetzt, okay, dieser Spiegel, der erinnert mich an einen Pool, da muss ich rein und dann bin ich in diesem Raum aus der Dunkelheit geboren und so. Das sind alles so Assoziationen, die auch kein Ego vertragen. Ja. Und dieses Ego, finde ich, kommt vielen Künstlern dann in den Weg. Und ich finde, dass der erste Teil, leider wirklich nur der erste Teil von diesem Film, so herrlich frei von Ego in dem Sinne ist. Künstler, ja. Ja. Also es ist dieses künstlerische, oh mein Gott, fällt mir noch was ein. Was muss ich tun? Muss ich mich umbringen für meine Kunst? Ich muss mich umbringen und wieder neu geboren werden, um etwas zu schaffen und so weiter. Aber dieses Ego meine ich nicht. Ja. Ich meine dieses andere Ego von, was gelte ich anderen gegenüber? Was will ich anderen damit sagen? Was will ich das andere damit anstoßen? Oder was ist meine gesellschaftliche Aufgabe? Aufgabe da drin. Ja. Und das finde ich alles totaler Quatsch für Surrealismus und deswegen ist der erste Teil für mich perfekter Surrealismus. Und alles andere, was ich gesehen habe, ist immer ein kleines bisschen zu viel Ego. Ja, was ich tatsächlich mindblowing fand im ersten Teil, ich meine, wir haben nie einen alten Film vor uns, ja, aber der ist vielleicht nicht State-of-the-Art-Tricktechnik, aber unglaublich kreativ, ja, in total der Nutzung von Tricktechnik. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich, das, wenn andere surrealistische Filme, die ich gesehen habe, die sind also auch von Dalí und Buñuel und Man Ray, die sind deutlich rougher, die sind deutlich dreckiger und du hast so das Gefühl, da wird nicht so viel Liebe in die Technik investiert. Ja, und ja, wenn wir an die großen frühen Tricktechnikfilme denken, dann denken wir an straightforward Fantasy-Filme, natürlich an Méliès zum Beispiel. Ja, genau, genau. Und dieser Film hat das aber alles, der total hat so viele tolle Momente, wo du denkst, wow, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie man eine Bildsprache finden kann, eine dem Kino würdige Bildsprache. Und er wollte es ja auch offensichtlich als Trickfilm drehen, ne? Ja, ursprünglich sollte es ein Trickfilm werden, aber das kam vor allem, glaube ich, von dem Musiker, der mit ihm gesprochen hatte, irgendwann mal in irgendeiner Opiumhöhle, er war nämlich auch opiumsüchtig, muss man sagen. Und die haben sich unterhalten und der Musiker wollte eigentlich mal einen Trickfilm vertonen. Ja. Und dann haben sie sich unterhalten und dann hat er gesagt, ja, dann machen wir den Trickfilm. Und dann entwickelte sich das aber auf Seiten von Cocteau eher in eine andere Richtung. Und dann hatte den Musiker aber mit dabei behalten, hat gesagt, komm, wir machen einen Film, der der Physik oder der Logik eines Trickfilms folgt, der genauso frei ist und genauso frei drehen kann wie ein Trickfilm. Was ich auch spannend finde daran, es ist nicht nur ein Film, der Logik eines Trickfilms folgt, sondern es ist auch ein Film, es ist ein Tonfilm. Es ist ein toller Tonfilm. Es ist ein Tonfilm aus dem Jahr 1930, ne? Ja. Um das nochmal zu betonen, wir sind in der Frühphase des Tonfilms. 1927 kam The Jazzsinger raus, der erste Tonfilm. Ja. Das war ein Hollywood-Ding. Und Charlie Chaplin, der große, große Charlie Chaplin hat erst 4 Jahre später, 32 ist dieser Film herausgekommen, ja, und 34, glaube ich, ist der erste Film, Tonfilm von Chaplin rausgekommen. Und die Surrealisten, die haben alle Stummfilme gedreht. Die haben noch lange in die 30er hinein Stummfilme gedreht. Ja. Und der Film hat auch ganz viele Stummfilmmomente. Natürlich, klar. Und der Ton ist auch nachträglich reingebracht. Ja, merkt man auch immer mal wieder, aber total gut trotzdem. Aber das ist auch für mich so ein Zeichen, wie viel Liebe da drin steckt, State-of-the-Art-Technik zu benutzen. Ja, ja, ja. Und gleich diese ersten Szenen, wenn er dieses Bild malt und dann haben wir den Mund im Gemälde, das sich bewegt. Und es ist ein tolles Bild, es ist so simpel. Ja. Und es ist auch was wir im frühen Film finden, ne? Ja. Wo damit experimentiert wurde, wie man so Sachen übereinander blenden kann. Und das dann wiederholt in der Hand, wo der Mund drin ist. Das sind wirklich interessante Bilder. Absolut. Das Ding ist, Cocteau war ja kein Filmemacher. Also das war wirklich sein allererster Film und er hatte keinerlei Erfahrung. Er war nicht vorher an irgendwelchen Sets und hat jahrelang mit irgendwelchen Regisseuren gearbeitet oder sowas. Ja. Der hat sich gesagt, ich mache jetzt einfach einen Film. Hat 1 Million Franc gehabt, ne, von seinem Gönner da. Und da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Hat er auch. Und ich finde, das steckt auch im Film drin, das Geld. Ja. Er war so schlau, sich auf bestimmte Sets zu begrenzen und die elaboriert zu machen und nicht 200.000 Sets. Oh, ich habe 1 Million Franc, mache ich auch 1 Million Sets. Sondern wirklich so 3 große Sets zu haben und darin alles zu machen und die Physik dort festzulegen. Der Raum wird im Laufe des Films so ein bisschen geöffnet, ne? Wir haben am Anfang haben wir es wirklich als Kammerspiel. Total. Wenn nur der Dichter und seine Statue und seine Schöpfung, sein Werk. Dann haben wir diesen Hotelflur. Ja. Hast du verstanden, was die Kamera da macht und warum er so komisch geht? Ist es nur der Schauspieler? Oder nein. Es liegt auf dem Boden. Das Set liegt auf dem Boden und die Kamera schwebt oben drüber. Sodass die Physik so ist, dass eigentlich er die ganze Zeit auf die Seite gezogen wird. Weil er ja auf der Seite liegen muss, um so zu tun, als wenn er dann langlaufen würde. Es sieht total krass aus, finde ich. Es ist total krass, ja. Es ist wirklich gut gemacht. Und er bewegt sich halt auch so geil, dass es nie, also ich finde, egal, ich versuche die ganze Zeit das Bild zu drehen und egal in welche Perspektive ich drehe, es macht nie 100% Sinn, weil es immer diese Momente gibt, wo er seine Beine richtig auf dem Boden benutzt und dann gibt es diese Momente, wo er sich die Wand entlang zieht und also wir haben dieses Bild einfach, er geht durch diesen Hotelflur. Hm. Und Enrique Rivero heißt der Schauspieler, der sich unglaublich gut bewegt. Ja, also ja, sowieso ja. ein Leckerli. rein körperlich. Ja, komm, ey, er ist die ganze Zeit halb nackt. Und, ja, natürlich. Er ist vor allem, ist er, muss man sagen, Cocteau's Leckerli. Cocteau hat ja mal sowas von einem homoerotischen Blick in diesem Film. Das ist ja man muss dazu sagen, Cocteau war auch voll die Schlampe, ne? Also ja, der ja, hat ja. alles, der hat alles gevögelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, egal ob Mann, Frau oder was. Und das sehr ist. Jung teilweise. Ja. Und Cocteau hat, glaube ich, so alle Geschlechtskrankheiten mitgenommen, die man Anfang des 20. Jahrhunderts mitnehmen konnte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall haben wir diesen Enrique, der den Dichter spielt, der sich da wirklich krass bewegt durch diesen Flur. Und ich finde dieses Bild, das hat sich so bei mir eingebrannt, wie er sich an diesen Türen entlang zieht und versucht vorwärts zu kommen, strauchelt, tanzt. Ja, ja, ja. Er hat eine unglaubliche Körperlichkeit, muss man sagen. Er kriegt das sehr, sehr, sehr gut hin. Wir sind aber ja vorher noch, wenn er da in seinem Atelier ist, da ist ja diese Maske, die sich da bewegt, die nur aus Draht besteht. Kunstwerk, was wahrscheinlich jeder Skulpteur mal gemacht hat, irgendwie, muss man sagen. Im Wochenendkurs. Ja, genau. So Anfangskurs Skulpturen mit Draht so ein Gesicht gemacht. Aber wie sich das bewegt dort, das sieht fast computeranimiert aus. Es sieht ja richtig, ich finde, es macht einen richtig geilen Effekt. Ja. Ist richtig gut. Also er hat wirklich auch ein paar schöne Effekte in diesen Teilen drin. Das Spiel mit diesem Mund in seiner Hand und so. Und naja, sagen wir, der Masturbationsfantasie mit seiner eigenen Kunst. Also, wenn ich bin ganz ehrlich, wenn ich einen Mund auf meiner Hand hätte, also was, ich meine, hey, Alter, bin auch nur ein Mensch. Frag wenigstens im Mund erstmal, ob das okay ist. Natürlich würde ich das machen. Ich gehe davon aus, dass es Teil meines Körpers ist. Es wäre Masturbation, aber es wäre gute Masturbation. Aber die Sache ist doch die, er ist ja erstmal von dem Mund überrascht und dann sagt der Mund auch noch Luft. Ja. Und da muss man natürlich sein Fenster zerstören, damit das geht. Aber es ist nett von ihm, dass er dem Mund erstmal Luft gibt, oder? Ja, richtig, richtig. Aber das sagt mir auch, dass es eine eigene Entität ist, muss ich sagen. Ja, ist es definitiv. Also ja. Da muss man dann schon mal fragen, bevor man solche Sachen macht. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Er fragt nicht. Er fragt nicht, nein. Aber der Mund beschwert sich auch nicht, oder? Ja, er hat ja auch Mund zu. Also ich meine, er ist ja voll beschäftigt. Okay, was passiert denn da zur Hölle? ist es einfach der Dichter, der mit seinem Werk überfordert ist, weil sein Werk sich selbstständig macht? Naja, das ist natürlich dieses typische Ding. Der Künstler schafft etwas und dann entgleitet es ihm, weil die Kunst sein Eigenleben annimmt. Das haben wir im Grunde, wenn wir im Podcast Filme besprechen, jedes Mal. Der Film, den wir besprechen, hat sein Eigenleben und der Regisseur, der Künstler ist tot, wie man so sagt. Genau. Genau. Und damit kommt er halt nicht zurecht. Ja. Würde ich jetzt so sagen. Ne? Also natürlich sagt uns das der Film nicht, aber das ist so mein Gedanke dabei. Nein, es ist auf jeden Fall das, was über dem gesamten Szenario schwebt. Wir haben und das hat natürlich eine gewisse Lamoyanz und du sagst, er hat kein Ego. Ich finde, also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich mag auch ganz oft die Kunst von jammernden Künstlern. Also ja, ich höre gern Radiohead. Also ja. Es ist auf jeden Fall ein Teil davon, auch dieses, naja, ich bin so überfordert von dem, was hier entsteht und von dem, was in meinem Kopf stattfindet. Ja. Es ist schön umgesetzt und es hat auch eine gewisse Selbstironie. Die ganze Zeit schwingt es schwingt so ein gewisses Lächeln und auch Lachen über sich total. Selbst mit. Ich habe auch die ganze Zeit, ich habe das gleich, glaube ich, in den ersten 10 Minuten aufgeschrieben, er nimmt sich auch nicht selbst ernst, oder? Also das ist ja wirklich etwas, wo man denkt, ja cool, da hat jemand auch eine Reflexionsebene und nicht nur einfach der Künstler, der große Künstler, der nichts an sich ranlässt. Nein, es ist absurd genug, also die Musik unterstützt das auch ein bisschen, dass sie eher so diesen fröhlichen, etwas disharmonischen Klang hat. So eine Slapstick-Musik im Grunde, ne? Die ist sehr gut. Also ich mag das als Kontrast dann auch. Und der Dichter wird einfach auch in seiner Hilflosigkeit gezeigt. Und seine Hilflosigkeit ist halt auch so ein bisschen vertrottelt, ein bisschen albern. Auch diese Perücke, die er am Anfang trägt, die er dann irgendwann abwirft. Ja, ja, ja. Cocteau hat ihn anscheinend wegen seines leidenschaftslosen Aussehens ausgewählt. Was zur Hölle ist das für eine Beschreibung? Ja. Leidenschaftsloses Aussehen hat er nur, also finde ich jetzt nur wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, was Cocteau da... Vielleicht ist es ein Unterschied zwischen seiner körperlichen Leidenschaftlichkeit, weil ich finde, körperlich bringt er sehr viel mit. Also tatsächlich, also er ist muskulös und er bewegt sich so sehr grazil, teilweise fast schon tanzend. Ja. Aber dann im Gegensatz dazu sein Ausdruck, der öfter mal genervt ist, der wenig von diesem traditionellen stumpfen Pathos hat und oft wirkt wie jemand, der so ein bisschen so zwischen genervt und überfordert ist. Also so Augen, nicht Augenrollen, eher dieses, wenn du 3 Stunden Zug gefahren bist und dann nochmal in die Berliner S-Bahn steigen musst und dich da dann irgendwie reinquetschen musst in den Ring zwischen dem typischen Berliner S-Bahn-Publikum. Dann, also ich habe dann diesen Blick drauf. Okay. So wirkt der teilweise. Bitte schick mir ein Foto, das nächste Mal mache ich. Okay. Vielleicht meint er das mit leidenschaftslos. Na gut, dann wissen wir jetzt, was Cocteau gemeint hat. Er hat die U-Bahn in Berlin gemeint. Naja, gut, okay. Aber also er hat ein masturbatives Verhältnis zu seiner Kunst. Das haben wir schon mal festgestellt. Ja, definitiv. Ich finde, dass die Statue, die er zum Leben erweckt, dann sehr, sehr gut gemacht ist. Mhm. Da sehe ich das Geld, was da drin reingeflossen ist. Ja. Weil da muss wirklich einiges passieren, damit du das so gut zusammenwürfelst, dass das gut aussieht und dass die Prothesen, die da quasi dran sind, um diese Statue, diese abgeschnittenen Arme irgendwie darzustellen, um das gut hinzukriegen. Die Statue ist geil. Die sieht wirklich gut aus. Die sieht wirklich cool aus und die ist auch wirklich, die hat so was Böses an sich. Ja. Er sagt noch so, es ist nicht verrückt, eine Statue zu erwecken von ihrem Schlaf. Und dann guckt die so verschlagen. Ja, genau. Ja, und auch dieses, was kommt das? Das kommt dann später, oder? Dass man eine Statue wird, wenn man eine zerschlägt. Genau, das kommt. Das ist ja, kommt, wenn er wieder da ist. In unserer dritten Sequenz. Zuerst wird er von der Statue ziemlich ruppig durch den Spiegel geschickt, die sagt, los, los, los. Dein einziger Ausweg ist dort lang, also. Das geht, und das ist so typisch surrealer Film. Das finden wir auch bei Buñuel, das finden wir auch bei Man Ray und das finden wir auch bei denen, die später noch sowas gedreht haben, wie hieß das, Mashes of the Afternoon? Ich weiß nicht, egal. Dieses Herumirren durch Räume und diese Räume verlassen auf irgendwie merkwürdige Weise und dann in einem komplett neuen Setting. Ja, ne? Er fällt durch diesen Spiegel und dann ist er plötzlich in diesem Gang und dann haben wir einfach Räume, die sich aufmachen und die sich wieder schließen und es geht irgendwie weiter. Und das ist natürlich, ja, deswegen ist es so albern, wenn er sagt, er ist kein Surrealist und das funktioniert nicht wie der Traum des Surrealisten, weil genau das ist es ja, dieses, du hast assoziativ gesagt, das trifft dieses Hin und Her von Raum zu Raum und das ist ja auch wie Traumlogik oft funktioniert, dass man Orte wechselt und gar nicht mehr weiß, wie man da hingekommen ist, aber es ist auch egal, weil man ist jetzt in diesem einen Raum und dann geht es zum nächsten und so weiter. Ja. Was übrigens auch krass ist, was alles an Menschen in diesem Film sind. Wir kommen jetzt bei der Statue zu Lee Miller. Die hat später wahnsinnig viel fotografiert an der Front beim Krieg, beim Zweiten Weltkrieg. Ja. Und hat auch, glaube ich, die Befreiung von Auschwitz sogar fotografiert. Buchenwald und Dachau war sie. Buchenwald und Dachau, okay. Also da auch diese, sie hat wirklich krasse Fotos gemacht und also krasse Sachen erlebt. Und die hat sonst kaum keine Filme mehr gemacht, glaube ich, ne? Das ist jetzt das Einzige. Nee, die war eigentlich, die war keine Schauspielerin. Genau. Fotografin. Und was für krasse Leute da einfach in diesem Film sind, weil das kommt dann später auch noch mehr. Also Lee Miller jetzt kann man sich schon mal merken. Das Krasse ist ja, dass sie gehörte auch zum Surrealismus, ne? Sie hat surreale Fotos gemacht. Ja. Und dann war sie aber auch einfach mal fucking Kriegsreporterin und ist mit der amerikanischen Armee in die KZs gegangen, die befreit wurden. Und hat Bilder von den Menschen gemacht, die befreit wurden, hat Bilder von den Menschen gemacht, die am Rande standen, von den Tätern, von den Opfern. Ja. Es ist ziemlich krass. Ja. Ja, jedenfalls muss er jetzt durch den Spiegel dadurch und kommt eben in das zweite Setting. In die zweite Episode. 4 Episoden haben wir. Die zweite Episode ist, do walls have ears? Haben Wände Ohren? Johannes, haben sie? Definitiv. Schau dich um, meine Küche ist voller Ohren. Oh no. Ich habe in einer Jugendherberge übernachtet vor ein paar Wochen und da hatten die Wände extreme Ohren. Oh nein. Und da waren dann die Kids, die abends um 11, halb 12, ich meine, ich bin ein old dude, ich will dann ins Bett, ich will schlafen, die durch die Gänge gezogen sind und gesagt, Party, und irgendjemand hat gerufen, psst, psst, die Psstrufer sind immer die schlimmsten. Ja. Und es war echt so, okay, ja, Jugendherberge, okay. Natürlich, was hast du erwartet? Er ist in diesem Hotel, und zwar das Hotel Dramatik, was für ein Name. Ein Name, der mich überlegen lässt, ob Cocteau tatsächlich mit diesem Film eine Parodie drehen wollte auf die surrealistische Bewegung und vielleicht einen Spoof drehen wollte. Vielleicht. Der erste Spoof der Filmgeschichte in Wirklichkeit. Ach, Mensch. Und dann starrt er in die Schlüssellöcher und wir haben diese Szenarien. Ja, ich möchte einmal sagen, dass Cocteau 40 war, als er das gedreht hat. Ne? Er war kein Student. Ja. Er war kein junger Student, der irgendwie gesagt hat, ah, jetzt mache ich hier irgendwie mal, ich werfe irgendwas aneinander und wir haben Spaß. Sondern das war ein 40-jähriger Mann, der genau wusste, was er tut. Genau, was er tut. Ein Revolutionär, der immer und immer wieder erschossen wird. Ja. Ist das so ein Höllengleichnis? Also so diese du musst in alle Ewigkeit immer wieder leiden? Naja, es ist ja ein Revolutionär. Vielleicht ist es auch die Angst des Künstlers vor seiner Courage. Maybe. Also ich meine, natürlich kann man da wahnsinnig viel reininterpretieren. Yeah. Ne? Dafür ist es ja auch ein bisschen da. Aber er hat das Gefühl, man steigt ja da hinab in die Psyche dieses Künstlers, eben weil er über seine eigenen Kunst nachdenkt, weil er nach Inspiration sucht und weil das eine vielleicht gegen das andere abgewogen wird. Und wenn er jemanden sieht, der immer wieder erschossen wird, kann ich mir das schon vorstellen, dass es die Angst ist davor, den künstlerischen Tod zu erleiden. Ja, es ist ja dieses TikTok zu hören, ne? Dieses also wenn bevor wir den Revolutionär sehen, erschossen wird, so ja. TikTok, einfach eine Uhr, die ganze Zeit gar nicht oder mehr. Metronom oder was auch immer. Okay. Und ich hatte tatsächlich ganz ganz doll das Gefühl, naja, dass das da auch, dass das ist so eine Jenseitsfantasie und dass er sich auch, dass dieses Hotel auch sich so ein bisschen jenseitig anfühlt. Ja. Dass er ein bisschen, dass er vielleicht auch seine Angst vor dem Tod verarbeitet, weil der Tod spielt ja später noch eine ganz große Rolle. Stimmt. Und dieses Sterben und zur Statue werden und mehrere Selbstmordszenen und Mordszenen hier. Und das ist vielleicht auch so, naja, dass das eine Art ist, wie er sich das danach vorstellt. Ja. Und vielleicht auch deswegen diese komische Perspektive, dass er, also und diese komischen Bewegungen an der Wand entlang, dass er irgendwie, dass er sich da vorkämpfen muss durchs Jenseits, um sowas wie Erlösung zu erlangen. Also jetzt sehr, sehr christlich aufgeladen Symbolik dafür, dass der alles voll mit Pentagramm macht. Aber Cocteau hatte durchaus eine religiöse Note als Mensch, oder? Ich hatte da, glaube ich, was gelesen, dass er durchaus auch einen Bezug zur Religion hatte. Also die Künstler hatten ja alle, also die surrealistischen Künstler hatten ja alle so ein bisschen so einen Hang zum Esoterischen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zum Spirituellen. Okay, ja. Und Cocteau hat seine Bilder auf jeden Fall und seine Texte vollgekleistert mit diesen Pentagrammen. Mhm. Pentagramme waren so ein bisschen sein Markenzeichen. Also auf jeden Fall. Bisschen weird, ne? Ja, vor allem Pentagramme ist ja eigentlich sowas, was so ein 16-jähriger Emo auf seinen Schulprolog kritzelt. Ich kann auch ein Pentagramm malen, ich habe das getan. Nochmal, das ist ein 40-jähriger Mann. Ich denke das oft, muss ich sagen. Also, dass das ein 40-jähriger Mann ist, während ich diesen Film gucke, weil ich denke, weiß nicht, das ist so, das hat so was Kindliches. Also nicht, gar nicht gewertet, nicht negativ gewertet, sondern das hat was Kindliches, diesen Surrealismus zu betreiben. Dieses Assoziative und dieses, ich scheiß auf die realen Bedingungen, die diese Welt mit sich bringen, sondern ich mache einfach, eins gibt das andere und mir ist egal, ob das logisch ist oder nicht. Aber wenn du dich mit deinem Inneren auseinandersetzt, dann findest du ja auch viel Kindlichkeit. Ne? Ja, total. Also wenn es einen Ort gibt, wo wir noch unsere Kindlichkeit haben als 40-jährige Männer, die wir auch sind, dann ist es das Innere und dann ist es der Traum und die Beschäftigung mit dem eigenen Unterbewussten. Ja, und Cocteau war ja tatsächlich in seinem Leben, zumindest wird er so beschrieben von Leuten, die ihn mögen, immer relevant, weil er immer wieder neu sich mit Dingen beschäftigt hat und immer wieder neue Ideen hatte und auch sich mit neuen Medien beschäftigt hat und Möglichkeiten beschäftigt hat und so. Und auch sehr viele junge Menschen um sich geschart hat. Ja, definitiv. Also ich meine, dieser Film ist nicht mit 40-jährigen Menschen besetzt. Ja. Also ich bin vor allem blown away von diesem Bild, wie er durch den Flur geht. Ja, total krass. Und also dann auf jeden Fall gucken. Und dann, also allein dafür lohnt es sich. Für diese Szene, für diese 5-Minuten-Sequenz, wenn er versucht, sich in diesem Flur vorwärts zu arbeiten. Und ich habe es jetzt gerade nochmal vor mir liegen und ich komme immer noch nicht klar darauf. Ich finde es immer noch komisch und ich will immer noch meinen Kopf drehen dabei. Was für ein großartiges Bild. Ja. Und der Film wird viel gelobt für diese Szene, wo er in dieses Hotel zu kommen, in den Spiegel springt, der dann zum Wasser wird. Ja. Für mich ist das visuelle Glanzstück des Films, dieser Gang durch den Flur. Ja. Und ich hätte mir bei dem Spiegel, hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass das länger ausgespielt wird, weil der springt da rein, es macht einmal ein geiler Jumpscare fast schon, ne? Ja, genau. Und dann ist es plötzlich wieder weg und ich hätte mir ja gewünscht, dass es ein bisschen länger ausgespielt ist. Aber eine künstlerische Entscheidung, sein Ding, ne, sein Surrealismus, nicht meiner. Das ist ja auch bei Surrealismus ein Ding, ne? Man muss den Leuten das lassen, was sie im Kopf haben, nicht was ich im Kopf habe. Ich lasse mich nicht kompromittieren durch ein Publikum. Kunst ist für mich. Ja, genau. Für eine Person mache ich Kunst. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das Wasser richtig noch rausspritzt und dann da sich verbreitet draußen und so. Diese Arschbombe, die er quasi macht, ne? Dass die wirklich ausgespielt ist. Aber leider, naja, gut. Und so geil ich das Hotel finde, so geil ich diesen Gang finde, ich komme in die Bilder nicht rein. Also vielleicht auch, weil sie so kurz sind, diese einzelnen Zimmerszenen, diese einzelnen Schlüssellochszenen. Echt? Dieses chinesische Mysterienspiel, das da passiert, also dieses Schattenspiel, wo ich sage, die Mysterien China, und ich denke, was war's? Und dann ist es schon vorbei. Ist das nicht einfach, sind das nicht Schatten von irgendwelchen Leuten, die Opium rauchen? I don't know. Ich weiß auch nicht, was die da mit diesem, sieht aus, als ist es eine Pfeife, die sie da in der Hand haben, wo sie dann irgendwas reinpiepst? Deswegen kam ich auf Opium. Könnte sein, ich verstehe es tatsächlich nicht und wenn ich versuche mir noch Gedanken darüber zu machen, was passiert, ist es auch schon wieder vorbei. Ich finde das mit dem Kind irgendwie ganz spannend. Ja, das ist doch ein klares Bild auch. Ja. Also Flugstunde heißt das Ding, glaube ich. Ja, das Kind, aber es sind nicht richtige Fesseln, es sind so Glocken oder sowas, was das Kind umhat, ne? Ja. Und die Mutter züchtigt es und dann landet das Kind an der Wand, auch sehr schön umgesetzt. Ja, total schön umgesetzt. Und dann landet das Kind an der Decke, die Mutter versucht es runterzuholen, das Kind streckt die Zunge raus. Finde ich super. Das ist geil. Was brauchst du mehr von so einem Kind? Ja, das stimmt. Okay, ja. Also das Bild länger durchzuhalten hätte es schlechter gemacht. Also ich fand's super, genau. Da verstehe ich auch, was passiert. Das sind Menschen zu sehen, die klar Dinge tun. Also es folgt irgendwie einer verqueren eigenen Logik, die aber Sinn macht. Ja. Und was ist mit dem Hermaphroditen da? Ja, sag du es mir bitte. Ja, was ist die Frage? Ich weiß es nicht. Was ist das? Wir haben diesen Typen auf seiner Couch sitzen und es kommen nach und nach Dinge hinzu. Also am Anfang ist es ja wirklich nur, am Anfang haben wir nur diese Wand und diese Couch und dann erscheinen Arme, Kopf und der Körper, der halb gezeichnet ist. Ja. Und dann haben wir das alles vollgekleistert mit Pentagrammen. Sterne. Da sind Sterne. Nein, und dann eine Gefahr des Todes. Du hast das Wichtigste daran vergessen. Ja. Bitte. Dieses Ding, was sich die ganze Zeit dreht. Die Spirale an der Wand. Die Spirale. Das ist doch dieses hypnotische Ding. Ja, du wirst diesen Film mögen. Du wirst allen sagen, dass sie diesen Film gucken müssen. Genau. Dieser Film ist gut. Hat voll geklappt bei mir. Ja, was ist diese Spirale an der Wand? Ist einfach. Der Hermaphrodit ist der sie alle hypnotisiert und sie in seinen Bann zieht. Oder in ihren Bann zieht. Welchen Pronomen wollen wir nehmen? They. They. Ja, deutsche Sprache, doofe Sprache. Ja, genau, deutsche Sprache, leider. Ja, okay. Nicht? Ich weiß nicht. Hat auch einen Männerschuh und einen weiblich konnotierten Schuh, also du weißt schon, ja. Stöckelschuh da. Das ist halt das Bild, ne, aus den 20er, 30er Jahren von so queeren Leuten, ne, so ein bisschen. Also das ist die Zeit dafür, okay. Aber Cocteau hat ja auch offen bisexuell gelebt und so und hat sich auch mit queeren Menschen umgeben und so. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch sein tiefstes Innerstes, ne? Dieses dahin, sich dazu hingezogen fühlen. Und dann sagt die aber die Gesellschaft, das ist gefährlich, das darfst du nicht. Das ist etwas, was dir verboten ist. Gefahr des Todes. Es ist halt, ich glaube, ich könnte diese Szene mehr schätzen, wenn sie ein bisschen mehr Erotik hätte. Ich finde, es ist keine. Also der Film hat ganz viele Bilder, die erotisch aufgeladen sind. Und diese Szene irgendwie komischerweise nicht so. Und du willst im Erotikfilm? Ja, nicht. Aber ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Schönheit, ein bisschen mehr Leidenschaft gewünscht. Und ich kann es noch nicht mal genau sagen, was. Ich finde es hat halt dieses moralische Verurteilende. Ich weiß es echt nicht. Dieses Gefahr des Todes und dann hast du dieses fast wie so ein Mahnmal aufgestellt. Es bewegt sich ja auch nichts in diesem Bild. Ne? Ja, okay. Es hat kaum Bewegung. Ich hatte meine Schwierigkeiten damit. Ich könnte gar nicht sagen, was ich anders machen würde, weil ich finde es natürlich toll, dass wir sind im Jahr 1930, dass überhaupt sowas wie Queerness und etwas, was über die Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht, seinen Platz in einem Film findet und dass das so dargestellt wird, finde ich ganz großartig. Ja. Vielleicht weniger düster. Ist es das Schild vor allem? Nee, es ist nicht nur das Schild. Es ist auch der Blick von der Person, die da ist. Ich glaube, er spielt hier mit dem, was an gesellschaftlichem Bild existiert von queeren Menschen. Vielleicht. Es ist halt, bis dahin nehme ich den Film halt als sehr introspektiv wahr. Ne? Der geht komplett in sich selbst hinein. Ja. Aber du kannst noch so tief in dich selbst hineingehen, du hast immer Echos der Gesellschaft in dir. Wahre Worte, ja. Oh, das werde ich einmal auskoppeln als Single. Das muss ich mir doch als Bild an die Wand hängen. Ja. So richtig so dichtermäßig, wahre Worte. Oh, danke, Flor. Ach, das mache ich mir als Klingelton, das ist es. Wahre Worte von einem wahren Menschen. Oh, Danke. Oh, Flor. Ich glaube, ich werde einen Film darüber machen. Und dann wird er aufgefordert, sich selbst zu erschießen. Und natürlich. Weil er keine Pistole bedienen kann, wird ihm auch nochmal genau gesagt, was er nach und nach tun muss. Genau. Mir müsste man es tatsächlich sagen. Ja, mir auch. Wenn du mir auch eine Pistole in die Hand geben würdest und sagen würdest, dann sicher mal, dann würde ich das Ding erstmal mehrmals um sich selbst drehen. Also, es kommt ja auch nur so ein Arm raus, ne? Und dann so eine Stimme aus dem Off. So geil. Der Arm wirklich wie so im Theater, der die Waffe überreicht, genau das. Die vergessen wurde. Beachtet mich nicht. Das Requisit, ja. Hallo. Das lag noch in deiner Garderobe. Ja, er nimmt das Ding, er schießt sich. Und dieser ganz großartige selbstreflexive Moment, der dann folgt, wo er sagt, ich hab genug davon, scheiße, scheiße, scheiße. Wo ich wieder denke, der Film hat echt eine witzige, ironische Note. Ja, total. Ich hab dich zwar nicht lachen hören. Ich lache auch nie Film. Ich lache nicht. Stimmt, du bist auch keiner, der tatsächlich vielleicht mal so ein kleines Kichern, so ein kleines Giggeln. Ich schmunzle in mich hinein. Ja. Und dann geht er ganz schnell zurück durch diesen Gang und muss sich noch einmal durch diesen Gang kämpfen. Wir haben wieder dieses großartige Bild, wie er an den Türen sich vorbeizieht und irgendwie versucht zu halten. Diese Mühe, die er damit hat, wieder zurückzukommen aus seinem Albtraum oder seinem, was weiß ich, ne, Tod oder... Ja, genau. Was auch immer. Seine Angst vor dem Tod. Ja. Seine Beschäftigung mit dem Tod. Ja. Wir haben einige Figuren, die so ein bisschen eine Überleitung machen zu diesem Moment, wenn er zurückkommt in seine Wohnung, aus dem Spiegel zurück zur Statue und er ist jetzt pissed. Das können wir feststellen. Ja, der Rat der Statue war nicht sehr hilfreich. Ja, er droht der Statue, bewegt sich auf sie zu und er nimmt sie auseinander. Ja, und wer eine Statue zerstört... Wissen wir alle natürlich. Was sonst? As one does, wird zur Statue. Genau. Und das ist natürlich voll dieses Kunstding. Ne? Dieses, ich reflektiere mich in meiner Kunst. Und ich bin der moderne Künstler, der die Wahrnehmung der Vorfahren zertrümmert. Aber ich bin dazu verflucht, selbst zu so einem Objekt zu werden. Ja, die große Reflexion über das Altern. Am Anfang willst du noch richtig was, gehst voran, hast neue, frische Ideen. Und am Ende und zerstörst eben Statuen und am Ende bist du selber. Meine Güte, heute sind wir ganz schön philosophisch unterwegs. Du hast das studiert, Plor. Ich muss eigentlich deine Statue zerstören. Oh mein Gott, Plor, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Film vorschlagt, ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgendwas, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Und wir kommen zur dritten Episode, der Schneeballschlacht. Und wir haben einen krassen Szeneriewechsel. Wir sind nämlich plötzlich draußen und wir haben ihn als Statue da stehen. Ja. Und dann haben wir die Kids, die ihre Schneeballschlacht machen. Ja, und jetzt wird's eben erzählerischer und ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich denke, du hast es doch so gut gemacht bis jetzt. Bis jetzt hast du mir einfach nur Eindrücke und Bilder und Assoziationen gegeben und jetzt bist du plötzlich so richtig erzählerisch. Ich habe kurz das Gefühl, ich bin in einem Dickens. Oh ja, die Bullies vor allem, ne? Ja, total. Und ist so geil, das sind so, also wie sie sich verhalten, ne? Diese Zigaretten anziehen, ja, die genau. So ein bisschen cool aussehen. Das Bullies haben sich offensichtlich nicht verändert in den letzten 100 Jahren. Aber ich denke die ganze Zeit, ja, wenn du schon sagst, das sind Bullies, dann lass sie doch mehr machen. Also das Einzige, was passiert ist, dass die diesen Schneeball, diesen tödlichen Schneeball dann werfen. Yeah. Aber davor sind die ganz normale Jungs. Das sind einfach nur die Coolen. Yo, West Coast oder sowas. Also ich fand dieses Bild von den Bullies sehr schön. Ich fand vor allem dieses Bild schön von dem eskalierenden Kampf. Ne? Mhm. Es ist eine harmlose Schneeballschlacht und es wird immer krasser. Sie stürzen sich dann ja auch auf die Statue. Mhm. Und ich warte die ganze Zeit darauf, zum Krieg, dass die Kinder dann auch zur Statue werden, weil sie zerstören noch eine Statue. Was soll denn das? Stimmt. Aber Surrealismus? Wir dürfen nicht logisch sein. Wir dürfen nicht konsistent sein. Mhm. Und ja, die Kinder bringen sich alle gegenseitig um. Das ist eine wirklich kurze Episode. Ne? Wir haben jetzt die ersten 30 Minuten des Films hinter und so viel ist auch nicht mehr übrig. Ja. Aber diese ganze dritte Episode, die Schneeballschlacht, dauert genau 4 Minuten. Ja. Dann ist sie vorbei. Die ist, muss man auch sagen, ein wiederkehrendes Motiv bei Cocteau, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe hier die anderen Sachen von Cocteau nicht gesehen, gelesen, was auch immer. Was auch immer er alles gemacht hat. Aber diese Schneeballschlacht, das Thema dieser Schneeballschlacht scheint öfter vorzukommen, weil es eine Kindheitserinnerung von ihm ist. Ah. Er hat sowas erlebt. Er hat nicht diesen Tod erlebt, aber offenbar hat es ihn arg in Mitleidenschaft gezogen, was da passiert ist als Kind. Es hat eine gute Entwicklung. Also du kannst gerne drüber schimpfen, dass da was erzählt wird, aber die Dramaturgie in dieser Szene ist echt gut gemacht. Diese Entwicklung von der harmlosen Schneeballschlacht, ja fast schon nostalgische Kindheitserinnerung, ja, hin zum Gemetzel. Ist das so ein hartes Gemetzel? Habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass das so hart ist. Naja, wir haben einen Schwerverletzten und einen Toten danach, ja. Ja, und ich finde dafür, dass da 8 Kinder mit Schneebällen werfen, das ist schon ganz schön viel. Ja. Jedes vierte Kind stirbt. Aber denk doch mal dran, wie dieser eine den Schneeball abbekommt. Du siehst einmal das Bild von dem, wie er ausholt, mit dem Schneeball, ja, wo dann irgendwas Hartes drin ist. Der verwandelt sich in was Hartes, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Es ist Marmor, glaube ich, von der Statue und deswegen hart. Und dann wirft er das und was wir im Gegenschnitt sehen, ist der schlechteste Schauspieler, den ich mir vorstellen kann. Der einfach nur einen Schneeball abbekommt und dann ohne Reaktion einfach nur aus dem Bild fällt. Und ich denke mir, hä? Was? Hat er nicht seine Nase blutet? Aber das sehe ich doch dann irgendwann erst so, ja, ein bisschen. Aber wie er fällt, ist das Antiklimaktischste, was ich mir vorstellen kann. Ganz kurz, ich gucke mir nochmal die Szene an. Also ja, irgendwie scheint das golden zu sein, was in diesem Schneeball ist. Achtung, jetzt kommt es der Wurf. Schwarz-Weiß-Film. Und getroffen. Oh ja, du hast recht. Er wird vom Ball getroffen. Ja, genau. Und er guckt noch irritiert und fällt dann in Zeitlupe. Ja, genau. Und zwar nicht der Film macht Zeitlupe, sondern der Junge fällt langsam, offensichtlich, weil er Angst hat, richtig zu stürzen. Ja, genau. Und landet auf dem Boden, aber dann blutet seine Nase. Es blutet vor allem seinem Mund irgendwie alles, ne? Also er, ja, hat dann sehr viel Blut. Das sieht man dann aus dem Mund, obwohl ihn nichts irgendwo getroffen hat, wo man dann hätte aus dem Mund bluten können. Aber der Film ist ja auch ein surrealer Film. Das ist ja egal, ja, wo er getroffen wird. Hauptsache er blutet dann. Und der Junge, der ihn umbringt, der Mörder, ist Dargelos. Das ist der, wie sagt er, der Klassenraudi? Mhm. Der schlimme Typ aus der Klasse. Der kriegt sogar einen Namen, auch wenn er danach nicht mehr vorkommt. Ja, ja. Und dann haben wir diese Leiche des Kindes da liegen und über dieser Leiche wird unsere vierte Episode, unsere finale Episode aufgebaut. Wir haben nur noch 15 Minuten Film vor uns. Meine, ja, Güte, 50 Minuten Film gehen schnell rum. Ja, ja, krass. Und da, finde ich, bleibt er auch wieder sehr stark in dieser erzählerischen, fast schon erzählerischen Form. Ein bisschen weniger als bei der Schneeballschlacht. Da ist es ja wirklich eine Aneinanderkettung von Ursache-Wirkung, was wirklich was erzählt. Und hier sind sie halt am Tisch, spielen Karten. Sie sagt, du hast keine Chance, wenn du nicht dieses Blatt hast. Und er holt dieses Blatt aus der Jacke des Toten. Ja, komplett logisch, ne? Natürlich. Das erzählt er da. Wie man das macht halt. Aber es bleibt bei dieser Situation, dass man so ein Gefühl von einer echten menschlichen Interaktion hat. Also natürlich keine realistischen, ja, vollständig, aber schon einer sehr nah an dem, was man kennt. Und deswegen weiß ich nicht genau, da war ich ein bisschen enttäuscht. Diese Szene hat die Ästhetik, die ich mir zum Beispiel auch bei dem Hermaphroditen gewünscht hätte. Oder die Erotik, die ich mir bei dem Hermaphroditen gewünscht hätte. Vor allem, wenn dann dieser Engel kommt, der, ja, komplett, ja, geölt ist. Oh, wow, wow, wow. Krass, mit, Mann, diesen geilen Engelflügen. Ja. Sind das Tennisschläger? Ey, vielleicht. Also, wir haben den Film in Schwarz-Weiß geguckt. Wir haben leider nicht die Kriterion. Es gibt offensichtlich eine Kriterion-Restauration, die ziemlich gut sein soll. Die muss ich mir auch nochmal angucken. Weil wir haben bestimmt ein bisschen was von Bilddetails auch verpasst, weil wir die nicht gesehen haben. Okay. Dann kommt auf jeden Fall dieser Engel. Hm. Ein Schwarzer mit geöltem Körper nur eine Unterhose an. Mhm. Und auf dem Rücken hat er diese zu kleinen, ein bisschen zu kleinen Engelflügel, ja, die aussehen, als ob es Tennisschläger wären. Der hat 1 Million Frauen gehabt. Da hätte er sich ein bisschen mehr Mühe bei den Flügeln geben können. Und ich mag die Spannung dieser Szene. Wir haben diese Brutalität, der tote Junge, der auf dem Boden, mhm, der die ganze Zeit da liegt. Mhm. Dann haben wir das amüsierte Publikum. Mhm. Wir kommen zu dieser Szene, der Patron mitspielen durfte mit seinen Freunden, wo, mhm, wo sie offensichtlich einfach einmal diese illustre KünstlerInnen-Runde genommen haben, gesagt, ja, haben, so, ihr seid jetzt unser Publikum. Mhm. Und dann haben wir dieses fast schon profane Kartenspiel, ja, das aber auch so eine tödliche Komponente hat, wie sich nach und nach herausstellt, weil die Frau sagt zu dem Mann, ey, wenn du jetzt nicht das Herz Ass ziehst, dann bist du sowas von geliefert. Und wir wissen, es geht hier um sein Leben. Ist es das so? Sehe ich das so? Ich weiß nicht genau. Er stirbt ja nachher auch tatsächlich, aber ich finde, ja, auch davor schon. Ja, wirklich? Es fühlt sich so an, als würden hier zwei Leute um sein Leben spielen. Mm. Ich habe sie fast als so eine Verkörperung des Todes wahrgenommen. Okay, ja. Weil sie ist auch die dieses Kartenspiel voll im Griff hat. Und er wirkt eigentlich so ein bisschen unsicher. Sie ist ja auch die Statue, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das dann sozusagen für ihn eine Verbindung herstellt zwischen seinem Kunstwerk der Statue und das Kunstwerk dann dazu führt, dass er sich umbringt oder dass er... Vielleicht ist das Kunstwerk zu Ende. Du stirbst, wenn dein Kunstwerk stirbt. Ja. Deine Unsterblichkeit. Also du musst sterben, um dann wieder ein neues Kunstwerk anfangen zu können. Das ist sozusagen die Wiedergeburt für das nächste Projekt. Ja, warum nicht? Ah, das habe ich mir gerade aus dem Hintern gezogen. Ich bin einfach so angetan von diesem Engel, der dann kommt. Ja, der ist und natürlich der sich, toll. Der sich wirklich liebevoll um den Jungen kümmert. Ja. Ne? Wir haben immer noch diese komplett ignorierte Leiche auf dem Boden. Mhm. Vielleicht auch das wieder, so ein Stück, wirklich eine Erinnerung an die Kindheit. Und die Kindheit wird, das Unschuldige wird, mhm, wird beerdigt. Mhm. Und diese Engel, und sie ignorieren einfach die Leiche, die da liegt. Er klaut noch das Herzass aus der Jacke des Jungen. Mhm. Und dann kommt der Engel und deckt ihn wirklich liebevoll zu, wie man einen Toten eben bedeckt einmal. Ja. Den gesamten Körper. Ich finde, dass zu meiner Interpretation auch passt, dass das Theaterpublikum dann nochmal schön applaudiert. Ja. Weil also er hat das Kunstwerk vollendet, er muss sterben, damit er ins nächste Projekt gehen kann und das Publikum applaudiert noch schön. Hier, brav, brav, brav, habt ihr schön gemacht. Nächstes. Ja, es ist auf jeden Fall, also seine Kunst zeichnet sich ja auf ihm ab. Ne? Er schießt sich und dann haben wir dieses Pentagramm schon wieder, ja, und stimmt, aus dem Pentagramm tritt das Blut aus. Hm. Und er wird von seinem Kunstwerk gezwungen, sich umzubringen. Ja. Er sieht sich irgendwie gezwungen, sein Leben zu beenden. Ja, merkwürdig. Merkwürdig. Merkwürdiger Film. So als Resümee schon mal. Und das war die Szene, die da mitgespielt haben, ja, wussten nicht, dass sie hier den Selbstmord eines Mannes bejubeln. Ja. Und dann haben sie das gesehen und haben gesagt, Alter, was machst du mit uns? Wie lässt du uns dastehen? Das geht ja wohl gar nicht. Und stattdessen kam Babette rein, ne? Oder wie heißt sie? Oder er? Also es war ein, wie damals hieß es, Damenimitator. Ja. So nannte man das also früher. Und das ist halt einfach entweder, also können wir heute nicht wirklich beurteilen, beziehungsweise ich habe nicht so viel recherchiert, um das rauszufinden, ob Babette jetzt queer einfach nur Travestie betrieben hat oder was auch immer. Die Grenzen waren dann damals auch fließend, ne? weil Transpersonen, für Transpersonen, ja, war es ein Ausweg, das sich so auszuleben. Ja, genau. Ohne das bewusst sagen zu können, dass sie einfach eine Frau sind oder ein Mann sind. Mhm. Und gleichzeitig gab es, wie es in der Geschichte, in der Kulturgeschichte immer gab, Crossdressing, also einfach Leute, die Spaß, ja, daran hatten, ja, sich wie Männer oder wie Frauen anzuziehen, obwohl sie, ja, zum anderen Geschlecht gehören. Ja. Und dieses Bewusstsein dafür, was bedeutet Transgeschlechtlichkeit, was bedeutet Drag Queen, mhm, was bedeutet Crossdressing und so, das gab es einfach noch nicht. Aber was es gab offensichtlich, und das sollte man jedem Rechten in die Fresse hauen, mhm, ein etwas, was über die Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht, ja, nämlich, genau, einfach ein Spiel mit Geschlechtern, ein Spiel, ja, mit Geschlechtsidentitäten, mit Geschlechtsrollen, mhm, und alles das, was die Rechten heute als Vogue empfinden. Es gab es 100 Jahre früher, Leute. Guckt es, mhm, euch an. Genau. Und es gab es auch 200 Jahre früher. Natürlich. Und 400 Jahre früher. Menschen sind Menschen. So, ja, ist das einfach. Das ist so geil. Es wird, gerade wird ja so gerne von Rechten rumgeteilt. Guckt euch mal an, diese Krankheit Trans, wie, oh, die sich entwickelt und wie viele Trans-Leute es auf einmal gibt. Was man dagegen halten kann, ist wunderbar, diese Statistik, wie viele Linkshänder es auf einmal gab in den 1960ern, als das Linkshändertum akzeptiert, ja, wurde. Natürlich gibt es heute mehr, weil die Leute sich im besten Falle einfach zeigen können, so wie, ja, sie sind, und weil die Leute ihre Identität ausleben können. Ja. Also es gibt nicht mehr, es gibt nur mehr in der Öffentlichkeit. Genau. Das ist alles. Und das ist natürlich auch letzten Endes das, was der Konservatismus halt machen will. Mhm. Menschen unsichtbar machen, die anders sind. Ja. Und dieser Film zeigt sehr schön, gerade weil er halt auch aus dieser Kunst-Avantgarde-Gruppe entsteht, wie viel anders es gibt und wie viel anders es vor allem auch schon 1930 gab. Ja, super. Also ich würde tatsächlich immer wieder diesen Film einem Jodorowsky vorziehen, muss ich sagen. Ich fand ihn tatsächlich super interessant und nur wenig Stellen, wo ich dachte, ach ja, weiß ich nicht genau. Also als es zu erzählerisch wurde fast, war ich so kurz in so einem Moment. Aber ansonsten fand ich ihn wirklich toll. Also ich finde, er passt wunderbar in diese Reihe früher expressionistischer Stummfilm, früher surrealistischer Stummfilm. Das ist kein Stummfilm. Ja, genau, er fühlt sich an wie ein Stummfilm an vielen Stellen. Früher surrealistischer Film, besser? Ja, sehr gut. Und ich finde was ich cool finde tatsächlich, es funktioniert offensichtlich auch auf 50 Minuten. Total. Es gibt viele andere, die kürzer sind, ja, wo man denkt, oh, würde das auch funktionieren, wenn man es auf eine Stunde ausdehnt? Funktioniert. Und ich mag einfach auch dieses Assoziative und ich mag diesen Wandel durch Räumlichkeiten, dieses Auseinandersetzen mit Assoziation. Mhm. Ich finde es halt tatsächlich stark, was spätere RegisseurInnen des Surrealismus gemacht haben mit diesen Ideen und wie sie es geschafft haben, diese experimentellen Filme und sowas wie Kino zu überführen. Und Jodorowsky ist da für mich ganz weit vorne. Das ist einfach jemand, der das geschafft hat zu machen und trotzdem dieses Experimentelle, soweit es ging, beibehalten hat. Buñuel hat das auf eine andere Art geschafft. Buñuel hat es geschafft, indem er diese grotesken Situationen ein bisschen mehr politisiert hat, ja, und vor allem ein bisschen mehr mit Unterhaltung und mit Witz gespielt hat. Buñuel fühlt sich an wie Monty Python ganz oft. Okay. Vor allem diese anekdotischen Filme, die er hat, die auch aus so einzelnen Sequenzen bestehen, wie Das Gespenst der Freiheit oder Der diskrete Schand der Bourgeoisie, in denen macht er das auch. Da springt er von Sequenz zu Sequenz und es passieren in diesen Sequenzen aber Dinge, die ein bisschen bizarrer sind, ein bisschen alberner sind und dadurch kann man da sehr gut dranbleiben. Ich finde es total spannend, was David Lynch dann später gemacht hat, dass er einfach gesagt hat, okay, ich nehme jetzt so Versatzstücke des Surrealismus und mache daraus Horrorfilme oder Mystery, Science Fiction-Filme, whatever. Ja. Ich würde das nicht gegeneinander aufwiegen. Ich hatte wahnsinnig viel Freude an dem Film jetzt. Es ist natürlich auch irgendwie so ein Prototyp für eine bestimmte Art Kino zu sehen. Ja. Und da ja allein wirklich historisch einfach unglaublich wichtig. Aber ich glaube, wenn es darum geht, einen Filmabend zu machen, sich hinzusetzen mit Popcorn, ja, dann würde ich einen Jodorowsky eher nehmen. Oder einen Buñuel oder einen David Lynch. Einfach, weil es das rundere Gesamtfilmerlebnis ist. Weiß ich, ja, vielleicht. Du hast nach dem Film gesagt, das war einer der wenigen Kommentare, die wir ausgetauscht haben. Ja. Und jetzt können wir zum anderen Kunstwerk gehen, zum nächsten Kunstwerk. Ja, ne? Stimmt. Und das hatten wir ja schon mal. Wir hatten öfter mal diese Gespräche, wo du gesagt hast, ja, es gibt diese Filme, die fühlen sich an wie Teil einer Ausstellung. Ja, total. So eine Kunstinstallation. Gibt's auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Den sehe ich jetzt nicht als so einen und ich sehe auch die meisten surrealistischen Filme nicht als solche, weil dafür passiert zu viel. Diese Ausstellungsfilme sind ja eher so eine Repetition. Sowas wie Andy Warhol, der 18 Stunden lang das Empire State Building filmt, die Sonne aufgeht. Ja. Das ist Teil einer Ausstellung. Aber Andy Warhol, wie er seine Freunde beim Ficken filmt, kein Teil einer Ausstellung. Nein, das will auch keiner sehen. Jetzt kommt wieder der Spruch, wenn sie doch wenigstens die ganze Zeit gefickt hätten, aber sie haben nur geredet. Sie haben nur geredet. Hört euch die Episode an über, wie hieß es, Blue Movie von Andy Warhol. Wir haben darüber geredet oder gestritten. Und ich finde es vielleicht, um den Namen auch noch reinzuwerfen, Tarkovsky. Wir haben uns Der Spiegel angeschaut und Stalker, der auch ganz viele Momente des Surrealismus aufnimmt. Ja. Aber auch wiederum der, was erzählt, was sehr spezifische Emotionen transportiert. Ja. Das ist vielleicht auch runder, weil es geschlossener ist. Ne? Dieser Film hat so, ich weiß nicht, ob der jetzt albern sein will, ob er traurig sein will. Der Film will gar nicht sein, ich weiß. Ob er spannend sein will. Es kommen halt so die verschiedenen Fetzen so rein, aber es bleibt nichts kleben. Und das finde ich interessant. Und bei Tarkovsky zum Beispiel bleibt was kleben. Bei Tarkovsky bin ich emotional wirklich bewegt. Stimmt. Und bei David Lynch bleibt was kleben, weil ich Angst habe oder weil ich angespannt bin. Und bei Jodorowsky Knoski bleibt was kleben, weil ich Pilze konsumiert habe. Es ist einfach was hängen bleibt. Ja. Und das ist bei dem Film anders. Ja. Ich würde tatsächlich jetzt, wo du Lynch nochmal reinwirfst und so weiter, aber Lynch habe ich jetzt nicht so pur in dieses pure Surreale hineingeworfen. Ist es ja auch nicht. Er ist ja Pop viel mehr. Ja, Lynch zeigt, wie viel Mainstream man aus Surrealismus machen kann. Bis zu dem Punkt, dass die Filme wirklich von vielen Leuten geguckt werden. Obwohl es immer noch Experimentalfilme sind. Ja, und deswegen ist er aber auch nicht mehr im klassischen Surrealismus. Nee. Und deswegen ist auch, wen hattest du jetzt noch? Jodorowsky? Nicht Jodorowsky. Tarkovsky. Tarkovsky eben auch nicht nur Surrealismus, weil dafür hat er viel zu viel Geschichte tatsächlich drin. Definitiv. Das sind also gerade David Lynch und Tarkovsky sind halt Regisseure, wo ich sagen würde, die greifen Elemente einfach auf vom Surrealismus. Ja, genau. Und die haben ihren Cocteau gesehen. Also wenn du dir anschaust, was für eine Bildsprache Lynch benutzt. Ja, natürlich. Wir haben über Eraserhead gesprochen, noch gar nicht so lange. Das ist voll Cocteau. Da ist so viel drin, was wir bei Cocteau finden. Das stimmt. Für mich sind noch, also ich will es jetzt nicht ganz so krass puristisch sagen, dass es nur diese 20er, 30er Jahre sind, das surreale Kino. Ich finde, Jodorowsky ist noch ein gutes Beispiel für einen postsurrealistischen Surrealismus-Regisseur, der genug Trademarks davon drin hat, um da reinzufallen. Und ja, dann wird es schon schwierig tatsächlich. David Lynch, ja, ich weiß nicht. David Lynch hat halt diese Traumlogik, ne? Ja, das stimmt. Ja, dieses Assoziative sehr stark. Und gerade Eraserhead fühlt sich sehr viel an wie Cocteau. Ja, das stimmt. Auch so die Bildsprache und die Art der Dramaturgie. Das ist halt, wo Cocteau eher ein alberner Traum ist, ist Eraserhead ein Albtraum. Ja, stimmt. Interessant. Naja, die Leute, Landsleute, die Zeitgenossen waren nicht alle begeistert. Also der Film ist nicht unbedingt komplett gut aufgenommen worden. Vor allem eben, weil er auch im Zusammenhang mit dem anderen Film, wie heißt der Film noch gleich? Das goldene Zeitalter von Buñuel, der einen riesigen Skandal ausgelöst hat. Und dadurch haben sie gesagt, oh, den hier wollen wir auch erstmal ein bisschen zurückstellen. Genau. Und er hatte natürlich großen Beef mit den anderen Surrealisten, weil er sich auch an das Manifest nicht gehalten hat. Und die, irgendwie persönlich kamen die auch irgendwann anscheinend nicht klar. Und der eine hat tatsächlich auch Cocteaus Mutter angerufen und ihr erzählt, er hätte Cocteau umgebracht. Oh Gott. Mehrmals. Also einmal hat er ihn überfahren, einmal hat er ihn angeblich erschossen. Weißt du, also so tief geht der Beef, dass man solche Sachen macht. Das ist schon echt seltsam. Cocteau war kein Breton-Fan? Breton war kein Cocteau-Fan? Naja. Sie haben nie so richtig übereinander geschrieben, aber also Cocteau hat sehr angepisst reagiert, wenn man ihn gefragt hat, ob er Surrealist ist. Breton hat mal was zu Cocteau gesagt. Er hat nämlich gesagt, das ist ein Lügner und Betrüger. Und das ist jemand, der alles, was er berührt, entwertet. Oh Gott, das ist schon ziemlich hart. Es ist halt auch frühes 20. Jahrhundert Moderne und die hatten immer mal Beef. Das war damals was die Rapper heutzutage auch machen. Die hatten ihre Beefs und die haben dann übereinander hergezogen. Ja. Es auch mit Picasso und so. Also ich meine, er war gut mit Picasso bekannt, ne? Also vielleicht sogar befreundet. Ja. Wie tief das ging, ist immer schwer zu sagen. Aber die haben schon viel zusammen gemacht. Und es war auch interessant, wie er sich dann mit den Nazis verhalten hat und so. Also da muss man über Cocteau kann man auch noch mal ein bisschen genauer reden. Was der noch so alles gesagt und gemacht hat. Der hat sie ja tatsächlich in Paris, als die Nazis Paris eingenommen haben, hat er sich entschlossen, in Paris zu bleiben. Und das als offen lebender, bisexueller Mann. Und der auch wirklich bekannt wie ein bunter Hund war. Also der hat sich umgetrieben, ne? Das war nicht einer, der zu Hause geblieben ist und das ganz heimlich alles so. Nee. Den kannte jeder und dem wusste auch jeder, was da bei ihm so los ist. Und er war mit Arno Preger befreundet, ne? Ja. Und am Anfang hat er noch sehr, sehr schlechte Sachen über Hitler gesagt, Gott sei Dank, aber dann hat er sich auch von einem Bekannten mal so ein bisschen überzeugen lassen, dass Hitler das Beste für die Künstler will. Und dann war er auch so ein bisschen so, der schützt uns doch auch als Künstler und so. Mhm. Wo man dann auch denkt, lass dich nicht bequatschen, das ist alles Blödsinn. Man muss halt dran denken, dass er auch die ganze Zeit vollgepumpt war mit Drogen, ne? Das auch, ja. Also Cocteau war nie ein politischer Mensch, im Gegensatz zu anderen modernen Künstlern hat er sich nie so klar positioniert. Er war mit Arno Preger befreundet, der einfach mal ein Nazi-Aushängeschild war. Ja. Und der, der die Statuen gemacht hat und so, ne? Ja, der hat einfach Kunst für Nazis gemacht und war von den Nazis extrem hofiert. Und der hat nie mit dem gebrochen oder hat das nie kritisch beurteilt und hat mit ihm auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter zusammengearbeitet und es gab einfach keine, es geht ja gar nicht darum, dass er komplett mit seinem Freund brechen muss, aber es gab überhaupt keine Auseinandersetzung damit. Ja. Und Cocteau war einfach kein politischer Mensch und das ist natürlich auch so ein Ding, ich glaube, das ist ein Moment des Surrealismus, auch Dalí. Ja, also Buñuel ist vielleicht so ein bisschen eine Ausnahme, der viele, und es gibt auch Ausnahmen bei den traditionellen Surrealisten, die haben sich eben so ein bisschen schon der Politik verschlossen und die haben ihr Ding gemacht, was halt einfach so freudianisch, hedonistisch und auch provokant war, aber nicht keine antifaschistische Agenda zum Beispiel hatte. Obwohl er sich auch stark gegen Rassismus ausgesprochen hat, muss man auch sagen. Ja. Hatte auch, es gab auch ein paar gute Zitate. Es ist, naja, es ist ein Hin und Her und ein schwieriges Leben wahrscheinlich auch in der Zeit. Und wenn man eigentlich nicht politisch sein will und dann auch sich dann vielleicht mal zu einer Aussage hinreißen lässt, aber dann wieder zurückrudert und sagt, nee, ich will da eigentlich nichts mit zu tun haben. Gefühlt, auch wenn ich seine Filme sehe, würde ich behaupten, Cocteau war in erster Linie Hedonist. Ja. Also zumindest auch nach dem, was ich so gelesen habe, wie so drauf war, was er so erlebt hat in Paris. Er war großer Liebhaber vom Ballett. Das sieht man, finde ich, auch in diesem Film. Oh ja. Wie sich die Leute bewegen und wie das inszeniert ist und so. Ja. Und sein erstes Ballett, das er selbst geschrieben hat, Parade, wurde, ich glaube, 1917 in der Zeitung besprochen und da hat schon jemand das Wort surreal benutzt. Ja. Was für mich so ein bisschen der ironische der ironische Kreisschluss ist, dass man sagt, er will die ganze Zeit von dem Surrealismus weg, aber eigentlich ist er derjenige, wo die ersten Beschreibungen in Richtung Surrealismus gehen. Ja. Finde ich sehr lustig. Ja. Er war einfach ein Surrealist. Er kommt da nicht drum herum. Er hat sich wirklich merkwürdig geäußert dazu und hat gesagt, ja, die Surrealisten wollen in den Traum hinabsteigen. Mm. Ich will den Traum mehr über das Leben stürzen. Ich verstehe es nicht mal. Ich versuche es jetzt gerade wieder zu zitieren. Er sagt, die Surrealisten machen das mit dem Traum. Ich mache was komplett anderes mit dem Traum. Und dann beschreibt er genau das, was die Surrealisten mit dem Traum machen. Und du sitzt wirklich davor und denkst, ey, verarschst du dich gerade selbst? Verarschst du uns? Was soll das? Sehr süß. Er lebt auch Symbole nach seiner eigenen Aussage ab. Ja, fuck off. Ne? Handlungen oder Allegorien dieser Handlungen sind es bei ihm. Nein, es sind Symbole. Genau. Fucking Symbole. Ich bin nicht das, ich bin das. Anderer Begriff für das, bitte hier einfügen. Aber total spannender Regisseur und ich freue mich drauf. Ja. Also Die Schöne und das Biest will ich auf jeden Fall noch gucken. Ja, und das wollte ich auch. Testament des Orpheus will ich auch noch gucken. Hm. Ich glaube, es lohnt sich, sich ein bisschen mehr mit ihm auseinanderzusetzen. Auch was so die Entwicklung des surrealistischen Kinos, Entschuldigung, es ist einfach ein Surrealist. Ja. Was die Entwicklung des surrealistischen Kinos betrifft, weil er hat in, bis in die 60er Jahre hinein dann gedreht, bis 1960. Ne? 1960, das Testament des Orpheus war sein letzter Film. Ja. Und Buñuel hat ja auch noch lange gedreht, hat auch noch viele Filme gemacht und nachdem ich Orpheus gesehen habe, habe ich das Gefühl, Cocteau funktioniert ein bisschen anders als Buñuel und der hat aus seinen Ideen, wie Surrealismus funktioniert, was anderes gemacht. Und es ist natürlich immer spannend auch zu sehen, wie so avantgardistische Bewegungen eine Zeit lang parallel laufen und sich dann sehr weit auseinander bewegen können. Ja, wie Nouvelle Vague ja auch in alle möglichen Richtungen gegangen Absolut. Ist. Ne? Also die Nouvelle Vague ist ein Musterbeispiel dafür, wo wir wirklich so jemanden haben wie Godard, der immer experimenteller wurde und irgendwann unsehbar war. Und dann haben wir auf der anderen Seite jemanden wie Truffaut, der den Romantiker in sich entdeckt hat und wirklich wunderschöne romantische Filme gemacht hat. Oder wir haben so jemanden wie Mal, der dann nach Hollywood ist und witzige amerikanische Filme gemacht hat. Es ist total interessant. Ja. Cocteau ist Oktober 63, also auch nicht lange nachdem er den letzten Film gedreht hat, gestorben mit 74 Jahren. Einfach ein Herzinfarkt. Und Edith Piaf genau einen Tag später. Die waren befreundet. Sehr, sehr eng befreundet. Die waren sehr eng befreundet. Ach man. Es gibt in Menton, im Süden Frankreichs, gibt es ein Jean Cocteau Museum. Falls ihr mal da seid. Ich, keine Ahnung, ich war nicht da. Aber irgendwo sieht man, ob man vorbeischaut. Ja. Ja. Jetzt haben wir einmal einen großen Bogen um Cocteau gemacht. Wollen wir uns einmal flüchten, bevor wir in unser Fazit gehen, indem wir flüchten in unsere Top 3? Auf geht's. Unsere Top 3. Top 3. Wir haben eine Top 3. Und zwar hast du dir Spiegelszenen gewünscht. Wir schauen in den Spiegel. Also die Filmgeschichte, muss ich sagen, ist voll von Spiegelszenen. Ne? Ja, absolut. Also Regisseure, und wenn es nicht die Regisseure sind, dann spätestens die Kameramänner sind obsessed mit Spiegeln. Ja. Absolut. Ja. Und wenn es nur dieser typische Reveal eines Horrorfilms ist, dass der Badspiegel zugeklappt wird, ja, und dann steht hinter dir jemand. Absolut. Und es ist total toll. Also es ist oft billig. Ja, oft. Aber oft, wenn du es gut hinkriegst, ja, dann sind das richtig fantastische Jumpscares, ja, wenn plötzlich jemand hinterm Spiegel steht. Oder also überhaupt mit Spiegeln, was alles möglich ist. Wir haben wahrscheinlich einen Haufen Honorable Mentions. Wollen wir die am Ende dann machen noch? Gerne, ich habe tatsächlich nur drei aufgelegt. Ich habe nur meine Top 3. Du hast nur deine Top 3? Ganz einfach gehalten. Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe als Honorable Mention könnte ich eins nennen, und das ist Tarkowski, der Spiegel. Ich weiß, der ist voll mit Spiegelszenen, aber ich habe keine gefunden, die so krass heraussticht. Genau, ist ja nicht in der Top 3 gelandet. Ja, bei mir eben auch nicht. Und es ist ja meiner absoluten Lieblingsfilme, aber ich könnte nicht aus dem Kopf sagen, und da war diese eine geniale Spiegelszene. Hm. Obwohl wir viele Spiegelungen sehen in diesem Film. Ja. Stattdessen, du musst anfangen. Ich würde anfangen. Ich hätte auf Platz 3, habe ich The Swan noch nicht reingenommen, obwohl The Swan wirklich sehr stark mit Spiegeln spielt und so. Yeah. Und auch kameratechnisch der absolute Hammer ist, weil die Kamera ja nie im Spiegel auftaucht und man aber Szenen hat, wo man denkt, ja, jetzt muss aber die Kamera doch mal durch den Spiegel zu sehen sein, sonst würde diese physikalisch gar nicht möglich sein. Mhm. Und der hat das wirklich echt wahnsinnig krass rausgerendert, diese Kamera, die da im Spiegel war. Krasser Film, was das betrifft auch. Aber ich habe dann doch den ikonischen Taxi Driver genommen. Mein Platz 3. Dein Platz 3? Mein Platz 3 auch. Geil. Ja, er steht da vor dem Spiegel, Robert De Niro, und übt da sein Are you talking to me? Ja. Yeah. Was für eine großartige und natürlich auch ikonische Szene. Ja, total krass. Oft parodiert. Ja, sehr oft. Oft kopiert. Ja, und La Haine nochmal irgendwie aufgetaucht, oder? Ja. Oh, La Haine müssen wir irgendwann mal schauen. Ja, das wäre mein Platz 3. Auch absoluter Klassiker natürlich. Ja. Was denn cool. Platz 2? Achso, dann muss ich ja. Du musst weitermachen. Nein. Okay, dann mache ich mit den Marx Brothers weiter. 1933 kam Duck Soup raus. Ja. Ich bin, muss ich feststellen, nachdem ich meiner Kindheit entwachsen bin, gar nicht der große Marx Brothers Fan. Warum auch immer haben die Marx Brothers eine Art von Slapstick-Humor, die mir heute nicht mehr so richtig entspricht. Irgendwie finde ich, fällt das alles ein bisschen zu brutal und zu seltsam aus. Aber Duck Soup hat diese eine wundervolle Szene, wo sie einen Spiegel imitieren. Der kommt von der einen Seite an etwas vorbei, was ein Spiegel sein könnte, aber da ist keiner, sondern da kommt halt gleichzeitig der andere Typ vorbei und die machen halt gleichzeitig, die imitieren sich da. Ja. Der eine geht 2 Schritte zur Seite, der andere geht auch 2 Schritte zur Seite. Die haben das gleiche an, die sehen gleich aus und machen ihr Ding. Und der eine testet natürlich den anderen dann auch. Und macht überraschende Dinge. Und der andere schafft es dann zur gleichen Zeit, die gleichen Sachen zu machen und so. Und das ist echt eine spannende Szene, die auch bei Chaplin auftaucht. Und ich glaube, die einfach bei jedem Künstler aus den 20er, 30ern auftaucht, weil das so eine alte Vaudeville-Nummer ist. Ja. Die einfach auf Bühnen so tot gespielt wurde, dass die einfach jeder kannte. Jeder konnte eine Variante davon. Und dann hat die jeder, der irgendwann mal berühmt geworden ist, in einen seiner Filme verarbeitet. Sowohl Chaplin, ich glaube, aber auch Buster Keaton hat das irgendwo und eben die Marx Brothers. Ich fand den von den Marx Brothers tatsächlich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Ich glaube, ich habe nie einen Marx Brothers Film komplett gesehen. Vielleicht ist auch gut so. Ich kenne auch nur einzelne Szenen und ich kenne sogar die Szene, von der du erzählst. Ah ja, okay. Und genau, habe ich wahrscheinlich auch in 10 verschiedenen Slapstick-Varianten gesehen. Ja. Marx Brothers, tatsächlich nie wirklich Kontakt gehabt. So, auch so eine wirkliche Filmlücke. Ja, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast, ich fand die dann immer doch irgendwie ein bisschen zu anstrengend, die Filme, muss ich sagen. So kleine Ausschnitte auf YouTube, super gerne. Gibt tolle Sachen, aber die ganzen Filme, was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist einfach, weil er wirklich technisch so herausragend gemacht ist und ich habe ihn schon mal in irgendeinem anderen Zusammenhang genannt, Contact. Es gibt eine Szene in Contact, wo Jodie Foster, also nicht Jodie Foster, sondern ein kleines Mädchen, das Jodie Foster als Kind spielt, ja, die Treppe hochrennt zu einem Badezimmerschrank und wir sehen das als Perspektive auf sie. Die Kamera läuft quasi ihr voraus, filmt sie und dann läuft sie durch die Gänge, Treppe hoch, durch den zweiten Gang in das Badezimmer. Und das ist der Moment, wo wir sehen, dass die Kamera eigentlich im Spiegel ist. Fantastisch geschnitten. Absoluter Mindfuck-Moment, weil du nicht damit rechnest, dass das jetzt der Spiegel ist. Und jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, obwohl ich weiß, was passiert, denke ich, wow, was? Hey! Großartiger Moment. Ja. Guckt euch auf YouTube diese Szene an und dann noch eine Erklärung dazu, wie sie es gemacht haben, weil das ist echt, echt wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig meisterhaft gemacht. Da muss man erstmal auf die Idee kommen, das so zu machen. Für einen Kameramann und einen Regisseur als Team ist das wirklich herausfordernd. Ja. Dein Platz 1. Mein Platz 1 ist Cabaret. Die letzte Spiegelung, das letzte Bild. Ja. Also nur für euch, wer Cabaret nicht gesehen hat, es geht um die goldenen 20er und die Richtung, die das Ganze irgendwann nimmt mit den Nazis. Die Nazis sind als Backdrop irgendwie immer wieder zu sehen und dann wird mal jemand zusammengeschlagen und so. Aber die eigentliche Story ist der Tanz auf dem Vulkan mit Liza Minnelli und zwei Love Interests, die da irgendwie ihr Ding machen. Und man sieht aber immer wieder die Nazis. Und in diesem Kabarett, wo das zu großen Teilen auch spielt, sind am Anfang ist mal ein Nazi, der da rumläuft. Und am Ende des Films gehen wir wieder auf die Spiegelung einer auf der Bühne befindlichen Seite, glaube ich, die am Anfang gezeigt wird und ganz am Ende wieder. Und plötzlich, ganz am Ende des Films, sitzen ein Haufen Nazis im Publikum und dir drehst den Magen um, weil du genau weißt, wo es hingeht. Richtig fies. Richtig, richtig fies, weil der Film das gut aufbaut und weil der Film auch dich musikalisch dahin bringt und dann plötzlich alleine lässt und du plötzlich keinen Halt mehr hast. Es ist super, super gut gemacht. Wir haben auch lange über den Film geredet, also gleich noch ein Werbeblock hinten dran. Ist auch noch gar nicht so lange her, ne? Ja, ja, ja. Hört euch die Episode an, guckt euch den Film an. Ist guckt euch den fantastischer Film. Film, ja. Mein Platz 1, Persona. Von Ingmar Bergman. Okay. Bibi Anderson und Liv Ullmann stehen vor einem Spiegel zusammen. Und ihre Gesichter sind verschmelzen fast. Es ist ein Film voller großartiger Momente und es geht ganz viel um Identität. Und wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt, wie viel wird man zu dieser Person? Wie verschwimmen die Grenzen von Identitäten? Ja. Und dann gibt es wirklich diesen Moment, der relativ lange auserzählt ist, wo sie einfach nur dastehen, in den Spiegel gucken zusammen und quasi aneinander rumstreichen. Großartiger Moment. Ja. Ganz fantastisch. Auch darüber haben wir lange geredet. Ja. Aber in der Anfangszeit unseres Podcasts. Ist schon relativ lange her. Es war einer der ersten Filme, die ich dir gegeben habe, weil es auch tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Mittlerweile, so das Lieblingsfilmmaterial ist ja mittlerweile ein bisschen aufgegangen und mittlerweile kommen jetzt eher die aus der zweiten Reihe. Irgendwann ist es nicht mehr der Muss-man-sehen-Podcast, sondern der den könntest du auch noch gucken, Podcast. Irgendwann den vielleicht, naja gut, wenn nichts anderes mit da ist, Podcast. Ich habe noch ein, zwei andere Mentions. Ja, bitte. Ich fand Red Room in The Shining, das, was er da an die Tür kritzelt und was dann andersrum Murder heißt, war schon ganz gut gemacht, muss man sagen. Spiegel im Horrorfilm, wirklich gut umgesetzt. Ja. Und die Szene in Truman Show, wie er da sein Weltraumding, seine Fantasie umsetzt in seinem Badezimmer spiegelt. Und Jim Carrey ist einfach gut in Improvisation solcher Szenen, der macht das echt gut, ich liebe das sehr. Eine sehr niedliche, witzige Szene und komplett improvisiert, ne? Ja, genau. Auch über Truman Show haben wir geredet. Meine Güte, gibt's überhaupt noch Filme, über die wir nicht geredet haben? Schickt uns gerne Filmvorschläge. Und damit zurück in den heutigen Film. Ja. Und zu unserem Fazit. Ja. Das war unsere Top 3. Fazit. Tja, musst du... Du bist ja nun auch Dichter, Plor. Naja. Künstler. Die leidende Künstlerseele. Die leidende Künstlerseele. Musst du Blut lassen, um Kunst zu schaffen? Nein. Dieser Künstler offensichtlich schon. Die modernen Künstler haben das alle geglaubt. Und nicht nur die modernen Künstler, sondern auch die schon im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert. Ja. Dieser ganze Geniekult, Künstlerkult, der kann einem ganz gehörig auf den Sack gehen. Ja, absolut. Kuckturm macht es ironisch genug. Ja, würde ich auch sagen. Total. Und er verliert ja auch dieses Thema so ein kleines bisschen dann weil er sehr in diese Schneeballschlacht reingeht und so. Da ist das dann nicht mehr so auf die Nase. Aber ich muss sagen, ich mag den Auf-die-Nase-Teil sehr. Also der ist mir lieber als der zweite. Ich finde, in dem Film steckt sehr viel Selbstverliebtheit. Auch sehr viel prätentiöse Selbstverliebtheit eines Avantgardisten. Obwohl es mich hier nicht stört, muss ich sagen. Vielleicht auch ein Film, wo ich sagen würde, es ist gar nicht unbedingt das Inhaltliche, sondern es ist vor allem die Bildsprache, die mich wirklich umhaut. Ja. Und es ist wirklich beeindruckend. Auch vor dem Hintergrund, dass es ein Film aus dem Jahr 1930 ist, was er schafft zu erzählen und was für tolle Ideen er findet mit Bildern. Ja. Und wenn wir uns zum Beispiel, um nochmal, ich weiß, ich komme zum dritten, vierten Mal auf diese Szene zurück, uns anschauen, wie der Dichter durch den Hotelflur geht. Ja, ja. Das kann mithalten mit Filmen wie Inception, wo auch sowas erzählt wird, wie Realitäten sich biegen und Objekte sich krümmen und Menschen verloren da stehen. Vielleicht sogar besser, weil es wirklich gut inszeniert ist mit einfachen Mitteln. Vor allem, weil es haptischer ist. Ja. Weil bei Inception und so hast du so dieses Gefühl von Special Effects, die irgendwie in Kombination aus Computern, Seilen, die wegretuschiert werden, einem Hexenhaus-Kamera-Prinzip und so, dass das alles zusammenkommt, und hier ist es pur einfach nur eine physikalische Idee, nämlich die Kamera nach oben zu packen und das Set auf den Boden zu legen, sodass einmal die Physik anders funktioniert, als man es gewohnt wäre. Das reicht total. Ja. Das ist total haptisch und physisch greifbar, sein Struggle da lang zu laufen. Super, ganz großartig. Ja, absolut. Ein Film voller toller Bilder, schöner Symbole, Motive. Gott sei Dank kein Surrealismusfilm. Kategorien sind was für Konformisten. Genau. Ich finde, es ist ein Muss-man-sehen-Film. Ich glaube auch. Ja. Das ist der erste surreale, also wirklich ursächlich surreale Film, den du mir zeigst, den ich wirklich empfehlen kann. Schön. Dann kommen jetzt ab sofort ganz viele noch. Cocteau, ganz viel Cocteau. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Der andalusische Hund ist auch eine Weile her, dass ich den gesehen habe, muss ich sagen. Wir werden auf jeden Fall in diesem Podcast irgendwann noch einen Buñuel-Film besprechen, aber nicht den andalusischen Hund. Den kannst du dann meinetwegen als Bonus drauf gucken, der dauert ja auch nicht so lange. Ja, genau. Der ist aber 25 Minuten oder so, ne? Ja, wenn wir Buñuel gucken, dann wahrscheinlich entweder der diskrete Charme der Bourgeoisie oder das Gespenst der Freiheit, denke ich. Okay. Na gut, okay. Aber erstmal kommt Johannes dran mit einer Filmempfehlung. Jawohl, darf wieder. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir für nächste Woche vorschlägt und damit auch euch, denn wie immer gilt, guckt euch den Film an, bevor wir drüber sprechen. Ja. Dann bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr da seid. Ja, für euch machen wir das Ganze. Naja, nicht ganz, nicht nur. Wir machen die Kunst für zwei Personen, nämlich für uns. Wir brauchen kein Publikum. Nein, natürlich nicht. Wir sind Künstler, wir Mann. Wir alle mal am Popo schmatzen. Nein, also wir sind froh, dass ihr da seid und dass ihr da bleibt und dass ihr anderen Leuten sagt, dass sie dazukommen sollen und euch zuhören sollen. Jeder soll euch zuhören, wie ihr über Cocteau redet. You must be fun at parties. Okay, wir haben es geschafft, eine Cocteau-Episode aufzunehmen, um ohne irgendeinen Wortwitz mit Cock zu machen. Verdammt, das willst du noch ein paar raushauen? Nein, wir sind Künstler. Wir biedern uns nicht dem billigen Humor an. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, beziehungsweise gleich nochmal mit Johannes Vorschlag. Bis dahin. Sehr schön. Bis dann. Ciao. So, Plor, wir haben da noch was. Ja, was hast du denn für mich? Ich habe für dich einen Film, den ich wahnsinnig beeindruckend fand als junger Mensch. Und heute denkt man so, vielleicht ist der Film nicht so gut gealtert. Wir gucken Rain Man. Okay. Ich habe mich damals wahnsinnig viel mit so Autisten und Savants und so weiter beschäftigt und wahrscheinlich auf eine Art und Weise, wo jeder heute sagen würde, gar nicht gut für die öffentliche Wahrnehmung von Menschen mit Autismus und auch jeglicher Sonderform von Autismus und dem Spektrum allgemein. Ich glaube, der Film hat sich nicht so gut damit auseinandergesetzt. Befürchte ich auch. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß natürlich, dass ich den auch emotional wirklich beeindruckend fand damals. Ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. So ein bisschen die Frage, ich glaube, wir müssen dann so rangehen, dass wir auch wirklich ein bisschen versuchen, bisschen educational. Ja, natürlich, klar. Weil dieser Film steckt so voller Klischees, die du nicht unbedingt reproduzieren willst, zumindest nicht unwidersprochen reproduzieren willst. Genau, ja. Andererseits ist es natürlich ein Hollywood-Klassiker. Ja. Und auch, soweit ich mich erinnere, ein emotional wirklich bewegender Film, der mich auch wirklich bewegt hat, als ich ihn geguckt habe. Vielleicht so ein bisschen Oscar-Baity? Bestimmt. Einer von den großen, originalen Oscar-Bait-Filmen. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß nur ich habe ihn natürlich so in Erinnerung, wie ich ihn damals fand, nämlich toll, aber ich weiß, dass es hier mal einfach schwierig ist. Also ihr werdet nächste Woche uns zwei Woken-Pappnasen dabei zuhören müssen, wie wir versuchen, diesen Film aus den 80ern, aus einer anderen Ära zu beurteilen. Und vielleicht auch so mit dem Blick, wie wir ihn damals wahrgenommen, wie nehmen wir ihn heute wahr? Ja. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht stehen wir auch da und denken uns, ja, aber das hat doch der Film alles, der hat es doch gut umrissen da noch hier und dort und so. Das glaubst du nicht wirklich, Nein, oder? Das glaube ich nicht wirklich, aber wer weiß. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, den auch nochmal zu sehen. Das wird auf jeden Fall ein kurzwilliges Seherlebnis, denke ich, aber es wird wahrscheinlich auch ein Seherlebnis mit einigen Fremdscham-Momenten. Ja. Never meet your heroes. Warum habe ich das vorgeschlagen? Okay, also ich habe Angst davor, aber das wird gut. Alles wird schön. Seid dabei, guckt euch den Film nochmal an und diskutiert dann mit uns. Ja. Gerne. Nächste Woche. Bis dahin, ciao. Bis dann. Ciao.